Das ist die Ouvertüre aus Mozarts Zauberflöte. Die letzte und bei ihrer Uraufführung umjubelte Oper des berühmten, viel zu früh verstorbenen Musikgenies. Nur wenige wissen, dass Handlung und Musik eng mit der Freimaurerei verknüpft sind. Mozart lernte in der Wiener Loge zur neu gekrönten Hoffnung den Dichter Emanuel Schikaneder kennen, der später auch das Libretto für die Zauberflöte schrieb. Vermutlich verkörpert Sarastro, der in der Oper als Lichtspender auftaucht, das damalige geistige Oberhaupt der Wiener Freimaurer, Freiherr Ignaz von Born. Sarastro gilt als Vertreter eines edlen Menschentums, und seine Priester, die sich gegen das finstere Reich der Königin der Nacht behaupten müssen, stehen für Weisheit, Schönheit und Stärke, die Symbole der Freimaurer. Aber auch die Musik zeigt deutlich Parallelen zur Symbolik der Freimaurerei. So taucht immer die Dreizahl auf, und auch das Hauptmotiv der Ouvertüre deutet mit seinem Hämmern auf die Arbeit am rohen Stein hin. Die Logenbrüder belohnten Mozart reichlich. 10 Tage nachdem sie ihn als Lehrling aufgenommen hatten, erhoben sie ihn zum Gesellen, und nur 6 Tage später wurde er sogar Meister der Loge. Eine Blitzkarriere in der Freimaurerei. Mozart ist nicht die einzige Berühmtheit, die dem geheimnisvollen Bund der Freimaurer angehörte. Der Aufklärer Voltaire war ein Freimaurer, ebenso der amerikanische Schriftsteller Mark Twain, der Naturwissenschaftler Alexander von Humboldt, der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe sowie die Politiker Benjamin Franklin und Winston Churchill, um nur einige Namen zu nennen. Was trieb diese Männer dazu, einer Gilde beizutreten, die bis heute geheimnisumwittert ist, die seit Jahrhunderten verdächtigt wird, am Staat vorbei eine Macht auszuüben, die im Verborgenen ihre Fäden zieht, die von Staat und Kirche schlimmsten Verfolgungen ausgesetzt war, deren Mitglieder auch in der jüngeren Vergangenheit um Leben und Vermögen bangen mussten, wenn sie sich zu den Freimaurern bekannten? Gibt es überhaupt ein Geheimnis der Freimaurerei? Die Gegner behaupten es. Sie müssen es ja wissen, da sie nicht eingeweiht sind. Denn wie so oft wissen die, die nichts wissen, am meisten. In der Tat, es gibt Geheimnisse, die das Ritual und Erkennungsmerkmale unter den Logenbrüdern betreffen. Früher waren sie notwendig und dienten auch als Schutz. Heute haben sie in Kulturländern nur noch einen traditionellen Wert. Dabei ist eine gewisse äußere Form bei gemeinschaftlicher Verrichtung ernster Dinge nützlich und wertvoll. Schließlich pflegt auch ein modernes Volk wie die Engländer sorgfältig seine Traditionen. Dabei sind die kleinen Geheimnisse der Freimaurerei nichts anderes als liebevoll bewahrte Gewohnheiten aus jenen Zeiten, da es noch Mannesmut bedurfte, Freimaurer zu sein. Sie sollen lebendig gehalten und nicht verraten werden. Trotzdem sehen viele in den Freimaurern einen Geheimbund, der das Ziel hat, die Weltherrschaft zu erobern. Häufig wurde schon der sagenumwobene Männerbund in seiner knapp 300-jährigen Geschichte für politische und wirtschaftliche Katastrophen, ja sogar für den Ausbruch von Kriegen, beispielsweise des Ersten Weltkrieges, verantwortlich gemacht. An vielen Missverständnissen über das Wesen der Freimaurerei sind ihre Anhänger allerdings nicht ganz unschuldig. Denn ein wichtiges Gelöbnis jedes einzelnen Freimaurers ist der Schwur zur Verschwiegenheit, auch Arkandisziplin genannt. Das hat viele Menschen außerhalb der Freimaurerei misstrauisch gemacht und zu der falschen Einsicht geführt, dass es innerhalb der sogenannten Logen entsetzliche Dinge zu verbergen gäbe. Dank dieses Schweigegelöbnisses und des Bekenntnisses, ihre Entstehungslegende sei auf biblische und antike Traditionen zurückzuführen, hatten die Freimaurer nicht nur die Kirche gegen sich aufgebracht, sondern auch die Mehrheit ihrer Gläubigen. Daran hat sich zum Teil bis heute nichts geändert, obwohl es nur Missverständnisse und mangelnde Toleranz sind, die noch immer zu solchen Verteufelungen führen. Die wenigsten wissen, dass die Freimaurerei nicht mehr und nicht weniger als eine brüderlich-freundschaftliche Verbindung von Männern ist, die sich in ihren Logenhäusern zusammenfinden, um gemeinsam nach humanen, geistig-sittlichen Werten zu streben. Dahinter verbirgt sich eine unabhängig von Staat und Kirche vorgegebene Anweisung zur Lebensführung, die aber dem Staat gegenüber zum Gehorsam verpflichtet ist, solange dieser kein Unrecht verlangt. Gegenüber der Kirche besteht Toleranz, wie auch der einzelne Freimaurer in seinem religiösen Bekenntnis frei ist. Die Freimaurer selbst bauen, nach eigenem Bekunden, am geistigen und humanen Tempel der Menschheit mit. Sie sehen darin eine friedliche Aufgabe für eine bessere Welt. Wer die Wurzeln der Freimaurerei und die strenge Arkan-Disziplin ihrer Mitglieder gegenüber Außenstehenden begreifen will, muss sich zunächst mit den antiken Mysterienkulten auseinandersetzen. Auch dort gab es Erkennungszeichen, Losungen, Rituale, Symbole und die Verpflichtung zur Verschwiegenheit. In der Antike hatten sich verschiedene Mysterienkulte herausgebildet. Die Mysterien von Eleusis, die Mysterien des Gottes Dionysos, die Mysterien von Samothrake, die Mysterien von Isis und Osiris, die Mysterien der großen Mutter Kybele und ihres Helden Attis, sowie in der Endphase des Römischen Reiches die Mysterien des Mithras. Im Zentrum all dieser Kulte steht die Einweihung oder Initiation. So leitet sich ja auch Mysterium vom griechischen Begriff Mysterion ab, was so viel bedeutet wie etwas, das nur für Eingeweihte bestimmt ist. Dem Mysten oder Eingeweihten wurde bei seiner Aufnahme ein geheimes Wissen vermittelt, das ihn befähigte, Göttliches und Menschliches, Irdisches und Überirdisches tiefer zu erkennen. Die Einweihungsfeste zogen sich stets über mehrere Tage hin und gipfelten schließlich in der eigentlichen Initiation. Das Leben der Mysten war fortan mit dem Göttlichen verknüpft und erhielt damit einen Sinn, der über die eigene Endlichkeit hinausreichte. Auf den Verrat der Mysterien stand im Altertum neben der Einziehung aller Güter die Todesstrafe. Heute muss ein Freimaurer, der geheime Riten seines Bundes ausplaudert, weder um Leben noch um Besitz fürchten. Doch die Ächtung seiner Brüder und der Ausschluss aus der Loge sind ihm sicher. Bis heute wird immer wieder eine Verbindung zwischen Templern und Freimaurern beschworen. Nicht ganz zu Unrecht, denn besonders die schottischen Logen scheinen sich auf das Gedankengut des mittelalterlichen Ordens der Tempelritter zu beziehen. Zwar ist die Frage, ob die Freimaurerei nun direkt oder indirekt aus dem Templerorden hervorgegangen ist, noch immer nicht eindeutig zu beantworten, aber dennoch fallen einige merkwürdige Parallelen zwischen den Templern und der schottischen Freimaurerei auf. Denn wie lässt sich jener Fund erklären, den israelische Archäologen 1991 auf dem ehemaligen Friedhof der 1218 im Heiligen Land von den Templern erbauten Festung Atlit machten? Dort entdeckten die Forscher einen Templergrabstein, der Winkelmaß und Lot aufwies, beides wichtige Symbole der Freimaurerei. Ein weiteres Grab zeigte ein Kreuz, Winkelmaß und Hammer. Diese beiden Gräber sind zweifellos der früheste Beweis für Freimaurersymbole auf Templergrabsteinen. Ähnliche Grabsteine tauchten auch im französischen Reims auf und konnten auf das Jahr 1263 datiert werden. Ein weiteres Pendant wurde im früheren Templerordenshaus Bure-les-Templiers, 70 Kilometer nördlich von Dijon, entdeckt, wo man den Stein noch heute in der Kirche des Ortes bewundern kann. All diese Grabsteine machen jedenfalls deutlich, dass es eine sehr frühe geistige Verbindung zwischen den Templern und der Freimaurerei gegeben haben könnte. Allerdings sollte man die intensiven Beziehungen zwischen den Bauhütten des Mittelalters und dem Orden nicht außer Acht lassen. Denn diese sehr alten Baubruderschaften haben ja das esoterische Geheimwissen, bestimmte Symbole, Überlieferungen und Einweihungsriten auf die späteren Freimaurer übertragen. So gehörten Winkelmaß, Zirkel, Hammer, Waage, das salomonische Pendel sowie die Übergabe der Handschuhe bei den Freimaurern bereits zur Symbolik und zum Ritualfundus der Bauhüttenbruderschaften. Doch was ist mit dem hartnäckigen Gerücht, nach der Verbrennung des letzten Großmeisters der Tempelritter, Jacques de Molay, seien einige Templer nach Schottland geflohen? Immerhin ist historisch verbürgt, dass die gesamte Templerflotte im Jahre 1307 aus dem französischen Hafen von La Rochelle mit Kurs auf die britischen Inseln auslief und niemals wieder auftauchte. Wer also nach einem möglichen Erbe der Templer in Schottland und Beziehungen zwischen den Mönchsrittern und den Freimaurern sucht, sollte sich auf den Weg nach Großbritannien machen. Genauer gesagt, nach Roslyn Chapel südlich von Edinburgh in Schottland. Hinter diesem Namen verbirgt sich eine der ungewöhnlichsten Kirchen der Welt. Sie ist ein kleines architektonisches Wunder mit vielen Türmen, einem großen Bogendach und von einer so bizarren Form, dass ihr Anblick eher an einen heidnischen Tempel denn an eine christliche Kirche erinnert. Wer Roslyn Chapel betritt, wird sich nur schwerlich dem Bann dieses faszinierenden Gotteshauses entziehen können. Was sicher nicht nur an dem Maiskolben und dem Aloe-Kaktus liegt, die lange vor Kolumbus vielleicht durch Prinz Henry von Sinclair nach Schottland gelangten und hier bildhauerisch verewigt wurden. Prinz Sinclair soll nämlich, so behauptet es die Sage, mit dem Gold der Templer eine Flotte von 12 Schiffen ausgerüstet und mit ihnen die neue Welt noch vor 1400 erforscht haben. Einer seiner Männer, Sir James Gunn, soll in Amerika verstorben und dort auch begraben worden sein. Doch nicht nur davon raunen die Mauern von Roslyn Chapel. Sie erzählen auch von der Freimaurerei, vom geheimnisvollen Bauherrn Salomons, Hiram Abiff und seiner Ermordung, sowie von den beiden Säulen Jachin und Boas. Roslyn Chapel ist voll von Anspielungen auf alte Mysteriengeheimnisse. Angeblich sei die Kirche nur zu dem Zweck errichtet worden, um hier all jene Schriftstücke zu verstecken, die der erste Templer-Großmeister Hugo de Payens seinerzeit aus dem Orient mitgebracht haben soll. Im Übrigen war der Gründer von Roslyn Chapel, William St. Clair, ein Nachfahre von Catherine de St. Clair, der Ehefrau von Hugo de Payens. Unter den erwähnten Texten mag sich vielleicht auch das verloren gegangene Evangelium Q befunden haben, jene geheime Quelle, derer sich angeblich alle Evangelisten bedienten. Denkbar ist ebenso, dass darunter auch Texte über die geheime Auferstehungszeremonie, das geheime Wissen, das Jesus Maria aus Magdala lehrte und, wie die Freimaurer vermuten, Texte über die Bildung des menschlichen Geistes nach dem Vorbild eines idealen Tempels sind. Sie sollen unter dem meterdicken Steinfußboden angeblich in 4 eichenen Truhen verwahrt sein, die bei einem Brand ein Jahr nach Baubeginn zufällig von einigen Zeugen gesehen worden waren. Die Absicht von William St. Clair war es, den salomonischen Tempel von Jerusalem darzustellen. Im Kleinen versteht sich, aber doch so wirkungsvoll, dass Roslyn Chapel bis auf den heutigen Tag als ein Ort gilt, an dem ein unermesslich kostbarer Schatz vermutet wird. Vielleicht hat es sich ja wirklich so zugetragen, dass einige französische Templer nach 1307 in Schottland ein neues Domizil suchten und ihren neuen Hauptsitz dort einrichteten. Unbestreitbar sind zudem gewisse Verbindungen zwischen den Freimaurern Schottlands und den Templern. So stößt man im zugänglichen Teil der Krypta von Roslyn Chapel auf einen Steinsarkophag, in dem einstmals ein Templer seine letzte Ruhestätte fand. Auch bezeugen zahlreiche Grabplatten im umliegenden County Argyll die Anwesenheit der Templer in dieser Region. Sie sind typisch in ihrer Art, namenlos und nur mit Darstellungen von Schwertern, Rittern, Schiffen und keltischen Ornamenten versehen. Genau wie in Bure-les-Templiers im Osten Frankreichs finden sich aber auch Grabplatten mit typischen Maurersymbolen wie Winkelmaß und Spitzhacke. Ein besonderes Rätsel geben vor allem die Schiffssymbole auf den verwitterten Grabsteinen auf. Sollen sie an die verschollene Templerflotte von La Rochelle erinnern? Könnte ihr neuer Heimathafen das heutige Advern gewesen sein? Von hier aus hätten die Templer die Schotten in ihrem Freiheitskampf gegen die Engländer unterstützen können. Auch aus späteren Zeiten gibt es Legenden, wie etwa die von John Graham of Claverhouse, der zu Beginn der entscheidenden Schlacht gegen den unrechtmäßigen König, den Oranier Wilhelm, am 27. Juli 1689 in Killiecrankie sein Leben verlor. Von John Graham heißt es, man habe bei seinem Leichnam ein altes Templerkreuz von 1307 gefunden. Das Andenken der Templer wurde auch deshalb im katholischen Schottland so hochgehalten, weil die Mönchssoldaten in der Meinung des Volkes den einzig wahren Glauben verteidigt hatten und nicht Anhänger des verhassten anglikanischen Irrglaubens waren. Der Vermutungen und Theorien gibt es also viele, während die Beweislage noch immer sehr dürftig ist. Niemand kann heute genau sagen, ob und in welcher Form sich Templer und Freimaurer wechselseitig inspirierten. Aber es ist dieser Nimbus des Rätselhaften, der bis heute den Freimaurern, aber auch den Templern ihre Faszination verleiht. Historisch verbürgt sind dagegen die antiken Wurzeln der Freimaurer und die Existenz der mittelalterlichen Handwerkszünfte. Einen ersten Schritt in Richtung einer Berufsgenossenschaft unter den Steinmetzen unternahmen die sogenannten Meister von Como, die um die Mitte des 11. Jahrhunderts von Norditalien aus als Architekten des römischen Kirchenbaus ganz Mitteleuropa durchwanderten und sich in einer Bruderschaft unter dem Patronat der vier Gekrönten, der römischen Schutzheiligen der Steinmetze, zusammengeschlossen hatten. Sie gaben sich eine ständische Ordnung, nahmen in ihren Reihen ausschließlich Architekten und Künstler auf und unterschieden streng zwischen Mitbrüdern und Meistern. In Deutschland war es der Abt Wilhelm vom Schwarzwaldkloster Hirsau, ein Schüler der Bauschule von St. Emmeram bei Regensburg, der in der sakralen Baukunst das bisher statisch ausgeübte Handwerk in ein dynamisches umwandelte. Als hochgeschätzter erster Baumeister seines Jahrhunderts, er starb 1091, bekam er von der gesamten Christenheit Aufträge für Kloster- und Kirchenbauten. Um sie ausführen zu können, bildete er in seiner Bauschule eine große Zahl Laienbrüder aus, die er dann, in Bautrupps aufgeteilt, an die verschiedensten Orte jeweils unter der Aufsicht eines Magisters aussandte. Leitung, Bauausführung und Arbeitsteilung waren in Statuten festgelegt. Den in der Klosterschule ausgebildeten Fachleuten wurden als ungeschulte Kräfte und Handlanger die sogenannten Obladen zugeteilt, die an ihrer weltlichen Kleidung zu erkennen waren. Die Mönche bzw. Laienbrüder trugen lederne Fuß- und Beinbekleidung, kniefreie Kutten und waren von den späteren Berufssteinmetzen nur durch das über den Gürtel fallende Skapulier zu unterscheiden. Dass sich hier ein Berufsstand entwickelte, der erst im Laufe des 12. Jahrhunderts Erwähnung findet, ist aus der Tatsache zu erklären, dass bis weit ins 10. Jahrhundert hinein der Kirchenbau vorwiegend in Holzbauweise erfolgte. Der Arbeiter am Stein war noch eine Seltenheit. Erst die gewaltigen romanischen Gottesburgen erforderten die verfeinerte Arbeit spezieller Steinmetze für die kunstvoll konzipierten Kapellen, während die Deckengewölbe, wie auch der übrige Bau, von gewöhnlichen Maurern ohne künstlerische Fähigkeiten unter Anleitung eines Baumeisters erstellt wurden. Das änderte sich, als sich um 1150 von Nordfrankreich ausgehend über fast ganz Europa ein neues Raumgefühl herausbildete. Der gotische Baustil mit seinen elegant aufstrebenden Spitzbögen, mit seinen Gewölberippen, der reichen Ornamentik der Kapelle und Rosetten, der belebten Bildersprache der Portale und Friese erforderte den spezialisierten Künstler mit Hammer und Meißel. Es formierte sich ein neuer Berufsstand, der nicht mehr klösterlicher Aufsicht unterstellt war, gleichwohl aber die bewährten Statuten übernahm und sich zu einer Bruderschaft vereinigte, die überall in Europa auf Abruf tätig wurde. Die große Zeit der Steinmetze und damit der Bauhütten hatte begonnen. Die älteste Steinmetzhütte wurde in Straßburg gegründet und stand unter der Leitung des genialen Münsterbaumeisters Erwin von Steinbach. Mit diesem Triumph der Gotik hatte seine Bauhütte eine überregionale Bedeutung erlangt. Sie entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte zur höchsten Instanz des deutschen Bauhüttenwesens, die bei Streitigkeiten angerufen wurde und deren Entscheidung verbindlich war. 1273 wurde diese Hütte von Kaiser Rudolf von Habsburg mit diversen Privilegien ausgestattet. Doch die große Zeit der Bauhütten währte nicht ewig. Ab Mitte des 15. Jahrhunderts setzte allmählich der Verfall der Baubruderschaften ein. Im 17. Jahrhundert wurden dann auch die großen Dombauten nach und nach eingestellt. Die Steinmetzlogen und damit die alte Zunft der operativen Maurer wurden schon bald durch Nichtmaurer unterwandert. Ärzte, Schriftsteller, Adelige und sogar Theologen nahmen an den Zusammenkünften teil und wurden als sogenannte angenommene Maurer von den Bauleuten akzeptiert. 1731 schließlich wurde ein kaiserliches Edikt erlassen, das die Privilegien der alten Bauhütten aufhob. Voraussetzung für die Errichtung der Kathedralen war das Wissen um die Geometrie gewesen, die in den Bauhütten aber nicht nur gelehrt und bei der Bauplanung praktiziert wurde, sondern gleichzeitig dort ihre theologische Auslegung erfuhr. Albertus Magnus hatte den Lehrsatz des Pythagoras und seine mathematische Zahlenphilosophie für den Kirchenbau eingeführt. Im Achteck sah er den Mysterienschlüssel, der die Einheit Gottes erschließt. Die Eins, die weder Anfang noch Ende hat, also ewig ist. Zu allen Zeiten wurde diese Einheit durch den Zirkel oder durch den von ihm gezogenen Kreis symbolisiert. Dass dann die Drei mit der Trinität, die Vier mit den Evangelisten gleichgesetzt wurde, waren weitere Schritte, die sich aus der praktischen Geometrie in Verbindung mit dem Bibelstudium in den Bauhütten ergaben. Was damals allein dem Klerus vorbehalten war, nämlich die Beschäftigung mit der Heiligen Schrift, wurde ausnahmsweise auch den Steinmetzen aus beruflichen Gründen zugebilligt. Aus dieser Verknüpfung von Zahl und biblischer Auslegung im Hinblick auf die künstlerische Form entwickelte sich eine Symbolik, die der Geheimhaltung unterlag, um sie nicht dem Missverständnis oder Missbrauch in der profanen Öffentlichkeit zu überlassen. Zudem war die Kunst der Anwendung aller Lehren und Erkenntnisse ohnehin nur dem kleinen Kreis der Begabtesten zugänglich, was notwendigerweise eine eingeweihte Elite hervorbringen musste. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass Menschen, die über ein besonders geheimes Wissen verfügen, sich von der Umwelt abkapseln. Damals bildete sich parallel zu den Alchemisten, die ihre geheimen Botschaften in verschlüsselter Form in der Architektur der Kathedralen integrierten, eine Art Kryptographie der Steinmetze, die man jedoch präziser als Geheimsprache bezeichnen sollte, da die Schreibkunst selbst unter den Steinmetzen trotz ihres gehobenen Bildungsstandes noch wenig verbreitet war. Berufsausbildung, Erfahrungsaustausch erfolgten mündlich und wurden als Geheimnisse bewahrt, waren also nicht in Lehrbüchern jedermann zugänglich. Dem Meister der Hütte unterstanden zwei Aufseher und ein Parlierer als Bruderredner, wovon sich das noch heute gebräuchliche Wort Polier für einen erfahrenen Bauführer ableitet. Je 9 Steinmetze erhielten einen Aufseher. Meister, Redner und Aufseher hatten je einen Stellvertreter, sodass sich die jeweilige Hütte aus den 8 Beamten und 18 Mitgliedern zusammensetzte. Die Bauhütte war als längliches Viereck angeordnet, wobei die Schmalseiten nach Osten und Westen ausgerichtet waren. Im Osten saß der Hüttenmeister, ihm gegenüber hatten die Aufseher und Parlierer ihre Plätze. Im Süden die freigesprochenen Gesellen, im Norden die Wandergesellen, die Glieder des untersten Grades, die ihre Ausbildung noch nicht beendet hatten. Die Bauhütte wurde sowohl für die Arbeit als auch für Gerichtssitzungen und gesellige Festlichkeiten benutzt. Da die Bauhütten und ihre Mitglieder an den verschiedensten Bauplätzen tätig wurden, die weit voneinander entfernt waren, entwickelten sie sich zu einer Organisation mit international geltenden Ordnungen und Bräuchen. Diese Ungebundenheit in Verbindung mit dem hohen Prestige des Steinmetzhandwerks verhalf ihnen zu bemerkenswertem gesellschaftlichen Ansehen. Dadurch bahnte sich erstmals ein ganz neues Verhältnis zwischen Auftraggeber und Ausführendem an. Liebhaber der Künste und der damaligen exakten Wissenschaften wie Apotheker und Ärzte, aber auch ausübende Künstler ließen sich von den Bauhütten als eine Art Ehrenmitglieder aufnehmen. Sie waren nicht nur Gäste bei den häufigen Festbanketten, sondern beteiligten sich auch an den Kolloquien über geistliche und philosophische Themen. In den Bauhütten nannte man sie die angenommenen Brüder. Auch sie wurden wie die praktizierenden oder operativen Steinmetze in deren geheime Zeichensprache eingeweiht. Da waren das Zeichen des Hammers, des Winkelmaßes, des Senkbleis, der Waage, der Säule, der Leiter und der verschlungenen Schnüre. Hinzu kamen der Regenbogen, der flammende Stein, die Sonne, die Weinblätter und die Rose, der behauene und der unbehauene Stein sowie die Lichter. Fast alle Zeichen hatten einen dreifachen übertragenen Sinn. Einst als rituelle Symbole, sodann als Ausdruck ethisch-religiöser Anschauung und schließlich als Symbolisierung eines handwerklichen Fachbegriffs. Die Figur des Kreises beispielsweise bedeutete im rituellen Sinne die Geschlossenheit der Bruderschaft, im religiösen die Vollkommenheit Gottes und fachlich die führende Stellung des Hüttenmeisters. Auf diese Weise konnte man sich vor Unberufenen abschließen und innerhalb der Bauhütten eine in die geheimen Künste des Steinmetzhandwerks eingeweihte Elite heranbilden, obwohl man sich sehr wohl bewusst war, sich durch die dreifache Geheimsprache zuweilen dem Verdacht der Ketzerei auszusetzen. Und es dauerte auch nicht lange, bis im 14. Jahrhundert die Inquisition die Steinmetz-Bruderschaften ins Visier nahm. Ihr Tun galt als ketzerisch, die Scheiterhaufen brannten lichterloh. Das Autodafé, der Flammentod der Verurteilten, hatte Hochkonjunktur. Hauptzufluchtsort der deutschen Steinmetze wurde England, wo die Hochgotik in ihrem Prunkstil mit den Kathedralen von Exeter, York und Westminster ihre höchste Blüte erfuhr. 1375 wird in einer Londoner Urkunde zum ersten Mal der Ausdruck Freemason erwähnt. Am wahrscheinlichsten ist die Deutung des Begriffs, dass die Freemasons im Gegensatz zu den Rough Masons hochqualifizierte Steinmetze waren. Während letztere nur das normale Mauerwerk hochzogen, fertigten und bearbeiteten die Freemasons, die Freimaurer, den Freestone, der sich als künstlerisches Ornament von Mauern, Wänden und Säulen abhob. Die Werkstätten der Kirchenbauleute, die sogenannten Hütten, waren möglichst in quadratischer Form und meist aus Steinen in der Nähe der Baustellen errichtet worden. Sie dienten auch als Versammlungsraum und wurden im Englischen Lodge, zu Deutsch Loge, genannt. Schon die Gesellenbruderschaften besaßen bestimmte Rituale und Requisiten, die von den späteren Freimaurern übernommen wurden, darunter etwa die Übergabe der Handschuhe oder das Zimmer der Meistererhebung. Ziel jeglichen Rituals war es, sich in einen ungemein emotionalen Zustand zu versetzen, wodurch der Einzelne über sich selbst hinauswachsen konnte. Die vollkommene Beherrschung des Handwerks sollte demnach durch das Ritual erlangt werden. Einer der hermetischen Glaubenssätze der Baubruderschaften lautete: Du sollst das Feine vom Groben sondern mit großem Geschick. Zugleich waren die Bauleute frei von jeder Leibeigenschaft und feudaler Abhängigkeit, dabei durch päpstliche Bullen geschützt und verbriefte kaiserliche Privilegien gefördert. Wollte ein fahrender Geselle an die Tür einer Bauhütte klopfen, so musste er drei Schläge in einem vorgeschriebenen Rhythmus tun. Die in der Hütte anwesenden Zunftbrüder stellten daraufhin die Wahrzeichen ihres Handwerks in bestimmter Form auf und öffneten erst danach die Tür. Nach dem Eintritt des Gesellen wurde zwischen ihm und dem Meister ein ganz bestimmter Dialog geführt, der den Handwerksgesellen als Eingeweihten auswies. Während dieses Gesprächs bewegte sich der Ankömmling langsam in drei Schritten auf den Meister zu, stellte seine Füße im rechten Winkel zueinander nach außen gedreht und wartete, bis man ihn als Zunftgenossen anerkannt hatte. Dieses Ritual diente sozusagen als Ausweis für die fahrenden Zunftgenossen. Sie wurden umso komplizierter, je höher jemand im Rang stand. Lehrling, Geselle oder Meister, sie alle besaßen gemäß ihrer fachlichen Qualifikation bestimmte geheime Erkennungszeichen, anhand derer sie sich ihren fremden Zunftbrüdern gegenüber legitimierten. Dieses nur Eingeweihten bekannte Verfahren übernahmen die späteren Freimaurer für ihre Rituale. Allmählich fand auch das geistige England Zugang zu den Lodges, zu den Logen. Im ausgehenden 17. Jahrhundert sind viele angesehene Wissenschaftler Logenmitglieder. In der Loge von Aberdeen waren 1670 von 59 Mitgliedern nur noch 7 Werkmaurer, weitere 7 Dachdecker und Zimmerleute, also insgesamt 14 Handwerker, die übrigen Adelige und Repräsentanten bürgerlicher Berufe. Es handelt sich hierbei um ein Phänomen, dessen Ursprung bis heute nicht vollständig durchleuchtet werden konnte. Was suchten berufsfremde Menschen in den Bruderschaften der Lodges? War es die brüderliche Gemeinschaft, die in Traditionen verhaftete Geselligkeit? Diese hätte man auch in anderen Standeszirkeln finden können, etwa bei Militär oder Marine. Es war auf jeden Fall mehr. Von jeher haben Symbol und Ritual, vor allem aber geheim gehaltene Gebräuche, die Fantasie und Neugierde der Außenstehenden erregt. Sie werden wohl den äußeren Anlass für den Zustrom interessierter Mitglieder gegeben haben. Aus der operativen Freimaurerei entwickelte sich, ausgehend von der religiösen Grundlage der alten Steinmetzbruderschaft, eine Society of Freemasons, eine Gesellschaft der Freimaurer, die sich nun mit spekulativer oder kontemplativer Maurerei befasste. Dies geschah zu Beginn der englischen Aufklärung, als Männer wie Francis Bacon, Thomas Hobbes und David Hume den Durchbruch des Rationalismus vorbereiteten und John Locke mit seinen Letters of Toleration den Toleranzgedanken publik machte. In den Versammlungen der Logen wurden die neuen philosophischen Ideen aufgegriffen. Man suchte das Dunkel der Zeiten geistig zu erhellen. Das Widersprüchliche in der spekulativen Freimaurerei spiegelt sich indes in der gleichzeitigen Beschäftigung mit rosenkreuzerischer Mystik wider, die sich, aus verschiedenen Quellen gespeist, nach dem Dreißigjährigen Krieg über ganz Europa ausbreitete und als spiritistische Sekte des 18. Jahrhunderts eine Modeerscheinung einiger Adeliger werden sollte. Diese Suche nach Licht und Erleuchtung, mag sie sich auch mitunter als versponnene esoterische Schwärmerei dargestellt haben, bewirkte aber allmählich den vollständigen Wandel der aktiven Bauhütten. Die Freemasons vertraten nunmehr die Thesen der Aufklärung und befürworteten ein toleranteres Religionsverständnis. Fortan baute man keine Dome und Schlösser mehr, man baute am geistigen Tempel der Humanität. Am Johannistag des Jahres 1717 schlossen sich die vier Londoner Logen zusammen, die bisher in den Gasthäusern zur Gans und zur Bratwurst, zur Krone, zum Römer und zur Traube und zum Apfelbaum zu tagen pflegten. So wurde die erste Großloge gegründet, zu deren Großmeister Anthony Sayer gewählt wurde. Schurzfell, Kelle, Winkelmaß und Zirkel dienten schon der ersten Großloge als Abzeichen. Bereits vier Jahre später wurde der Herzog von Montagu Großmeister. Damit übernahm der Hochadel die Führung und die Freimaurerei war gesellschaftlich zu einer Institution geworden. Auf Veranlassung des Herzogs, der mit den vorliegenden alten gotischen Konstitutionen der Steinmetzbrüderschaften nicht einverstanden war, formulierte der schottische Prediger James Anderson 1723 die sogenannten alten Pflichten, The Old Charges, und gab damit der Freimaurerei ihre noch heute gültige Maxime. In dieser Verfassung steht auch der Schwur zur Verschwiegenheit, den jeder sprechen musste, der in die Loge aufgenommen werden wollte. Wenn ich diese, meine magische Verpflichtung breche, unterwerfe ich mich mit meiner Zustimmung einem Strom der Macht, in Gang gesetzt von den göttlichen Hütern dieses Ordens. Sie können schnell sein wie der Wind, sie können zuschlagen wie kein Mensch. Und wie ich meinen Nacken unter das Schwert des Hiereus neige, so gebe ich mich in ihre Hände, ob für Rache oder Lohn. Voraussetzung für die Aufnahme in die Loge war und ist es, ein freier Mann von gutem Ruf zu sein, dazu finanziell unabhängig, um sich an den humanitären Aktivitäten, zu denen er sich verpflichtet hat, beteiligen zu können. Diese finanziellen Aufwendungen sind von Loge zu Loge unterschiedlich festgelegt. Dazu kommen freiwillige, projektbezogene Spenden der Brüder. Vor der Aufnahme wird von den Mitgliedern der Loge geprüft, ob diese Voraussetzungen gegeben sind. Fällt das Urteil positiv aus, so spricht sich ein Bürge innerhalb der Loge für die Aufnahme des Neulings aus. Bereits nach dem ersten Kontaktgespräch werden Nachforschungen über die Person, die aufgenommen werden will, angestellt. Es gilt festzustellen, ob der Bewerber ernsthaft interessiert ist, an sich zu arbeiten, oder ob bloße Neugier ihn treibt und ob er sich von der Bruderschaft wirtschaftliche, berufliche oder persönliche Vorteile erhofft. Der Bewerber nennt von sich aus zwei Menschen seines Vertrauens, die über ihn Auskunft geben können. Die Freimaurer stellen auf keinen Fall Nachforschungen hinter seinem Rücken an. Danach kommt es zur Abstimmung in der Loge, die in einer geheimen Wahl durch Werfen von schwarzen und weißen Kugeln, Kugelung genannt, herbeigeführt wird. Sie zeigen die Haltung der einzelnen Mitglieder zum neuen Kandidaten an. Fallen drei oder mehr als drei schwarze Kugeln, so wird der Antrag auf Aufnahme abgelehnt. Die Logenbrüder sprechen dann von einem dunklen Ergebnis. Fallen nur weiße Kugeln, so ist das Ergebnis hell leuchtend. Bei zwei schwarzen Kugeln nennt man es trüb. Ist der Kandidat bzw. Suchende aufgenommen, so findet das eigentliche Ritual statt. Dabei muss er auch bestimmte Fragen beantworten können. Was sagt Ihnen der Begriff des allmächtigen Baumeisters aller Welten? In welcher Weise wollen Sie zur Verwirklichung der Freimaurer-Idee beitragen? Was soll sich dabei für Ihr künftiges Leben ändern? Das Aufnahmeritual läuft so oder ähnlich wie nachfolgend geschildert ab. Während der Suchende sich in die Kammer der verlorenen Schritte begibt, um zu meditieren, liest der Meister vom Stuhl den Brüdern die gegebenen Antworten vor, um sie mit ihnen zu diskutieren. Dabei gilt es, die Frage zu beantworten, ob der Suchende sich für die Arbeit in der Loge eignet. Im Anschluss begibt sich der Kandidat auf die Lehrlingswanderung. Die Reise führt vom Westen nach Osten, vom Morgen in den Abend. Diese Wanderung symbolisiert die geistige Erleuchtung oder Lichtwerdung des Suchenden. Feuer, Wasser und Luft begegnen ihm dabei, auch der Wind, der die Gefahren und Unwägbarkeiten des Lebens symbolisiert, denen der Mensch ausgesetzt ist. Vor dem Altar mit den drei großen Lichtern, Bibel, Winkelmaß und Zirkel, leistet der Suchende kniend und mit verbundenen Augen das Gelöbnis. Den rechten Fuß dabei im Winkelmaß, die linke Hand hält den Zirkel auf der Brust und die rechte liegt auf der Bibel. Mit seinem Eid verpflichtet sich der Suchende zur Einhaltung der Arkan-Disziplin, der Verschwiegenheit, und bekennt sich zu Humanität und Toleranz. Er schwört, sich den Anordnungen der Meister zu fügen und in seinem irdischen Leben nach Vollkommenheit zu streben. Erst jetzt wird ihm die Binde von den Augen genommen, die seinen Weg zum Licht symbolisierte und die Notwendigkeit, sich dabei führen zu lassen. Um als Bruder endgültig in die Loge aufgenommen zu werden, schlägt er sich jetzt dreimal symbolisch auf die Brust, die Lehrlingsschläge. Danach wird der Lehrling mit Schurz und weißen Handschuhen, dem Logenabzeichen als Maurer, eingekleidet. Der Schurz ist ein weißes Viereck mit einer dreieckigen Klappe als oberem Abschluss und erinnert an den Arbeitsschurz der Baumeister. In manchen Logen erhält der Lehrling auch einen Degen, ein Symbol, das auf die mögliche geistige Abkunft vom mittelalterlichen Templerorden verweisen soll. Zentraler Gegenstand seiner Arbeit in der Loge ist jedoch der rohe oder raue Stein, der den persönlichen Zustand des Lehrlings symbolisiert. Ihn muss er mit der Spitzhacke, seinem Arbeitsgerät, bearbeiten, um alle Unebenheiten zu beseitigen. Das ist im Grunde genommen nie zu schaffen. Die Arbeit am rauen Stein wird also ein ganzes Leben lang andauern. Denn uneben oder rau sind vor allem seine Seele und sein Geist. Damit er niemals vergisst, dass diese Arbeit nicht nach wenigen Stunden endet, erhält er noch aus der Hand des Meisters einen 24-zolligen Maßstab, ein Sinnbild für die Einteilung des Tages und der Nacht und die von ihm vorzunehmende richtige Einstellung der Arbeit an sich selbst. Eine ungeheuer wichtige Rolle spielt im Verständnis der Freimaurer der biblische Baumeister Hiram Abiff. Sie glauben an die Legende des Mannes aus dem phönizischen Tyrus, Sohn einer Witwe aus dem Stamm Naphtali. Ihn ließ der freimaurischen Überzeugung zur Folge König Salomon nur deshalb zu sich an den Hof holen, weil er voll Weisheit und Verstand sowie ein Meister im Erz war. Dieser geniale Handwerker und Künstler soll ein riesiges Bronzebecken gefertigt haben, das im Tempelhof von Jerusalem stand. Zwei große eherne Säulen, Jachin und Boas, und allerlei Töpfe und Gefäße dazu. Hiram, der Meister des Metallhandwerks, ist für die Freimaurer eine Gestalt von zentraler Bedeutung. Gemäß der Überlieferung wurde Hiram von dreien seiner Gesellen begleitet, die ihn kurz nach Vollendung der Metallarbeiten am Tempel ermordeten. An dieses Ereignis wird während des Initiationsritus für den Meistergrad jedes Mal erneut erinnert, wobei jeder neue Meister die Rolle des Mordopfers spielen und dessen Tod symbolisch durchleiden muss. Der kommende Meister liegt also mit verbundenen Augen auf dem Boden und hört, wie die drei Mörder beschließen, ihn bis Mitternacht unter einem Schutthaufen zu verbergen und den Leichnam anschließend vom Tempel fortzuschaffen. Der Kandidat wird in eine Decke gewickelt und an die Seite des Raumes gebracht, das symbolische Begräbnis des Hiram Abiff. Bald schlägt die Glocke 12. Nun wird er zudem am Abhang eines Hügels westlich des Berges Moria, hier stand der Tempel des Königs Salomons, geschaufelt in Grab gebracht. Er hört, wie die Mörder den Entschluss fassen, sein Grab mit einem Akazienzweig zu kennzeichnen und wie sie dann nach Äthiopien aufbrechen. Hiram Abiff ruht der Legende nach unter einer stumpfen Pyramide, die je zur Hälfte aus weißem und schwarzem Marmor besteht. Ein schwarz-weißes Schachbrettmuster, das sogenannte mussivische Pflaster, schmückt deshalb auch den Boden vieler Logentempel. Drei unbehauene, quaderförmige Steine sollen sein Grab als Symbol für sein unvollendetes Werk umstehen. Hiram Abiff ist ein Stein am Bau des gewaltigen Tempels der Menschlichkeit, den zu errichten sich die Freimaurer als Ziel gesetzt haben. Offenbar kann das wahre Wissen in der Überzeugung der Freimaurer nicht anders erlangt werden als im Verlauf einer geistigen Wiedergeburt, die sich in der Einweihung von Leben und Tod ereignet. Das war das große Geheimnis aller antiken Mysterienkulte und ist auch fester Bestandteil des freimaurischen Rituals. Es ist das altbekannte Stirb und Werde aller Initiationskulte. Eine Zeremonie, die Leben und Tod als die zwei Seiten derselben Medaille betrachtet. Um es in der Sprache der Freimaurer zu sagen, der alte, uneingeweihte Adam muss sterben, damit der neue, dem wahren Wesen des Menschen gemäße Adam geboren werden kann. Dadurch wird die Macht des Todes relativiert, denn diese rein geistige Wiedergeburt eröffnet zugleich den Zugang zu einer Seinsweise, die dem zerstörerischen Wirken von Tod und Zeit entrückt ist. Um die Legende und das sich daraus entwickelnde Ritual bei der Initiation verständlich zu machen, nicht Hiram Abiff selbst entsteht neu, vielmehr wird sein Fortleben in jedem neuen Meister gesichert. Nach der rituellen Auffindung des toten Baumeisters befiehlt der anwesende Großmeister, eine lebende Kette durch Handreichungen zu bilden, um die höchsten Kräfte einzusetzen. In tiefem Schweigen ergreift er sodann die Hand des Toten, welchen die Aufseher an den Schultern fassen und aufrichten. Aufrecht stehend begegnet er den 5 Punkten der Vollkommenheit. Gesicht an Gesicht, rechten Fuß gegen rechten Fuß gesetzt, Knie gegen Knie, Brust gegen Brust, den linken Arm über die Schulter gelegt. In dieser Stellung flüstert er ihm das geheime Meisterwort zu. Plötzlich strömt Helligkeit in den Tempel. Hiram ist wieder erstanden. Er lebt neu in dem Eingeweihten. Wie früher die Kirchen, so ist auch die Loge, zumindest symbolisch, ausgerichtet mit dem Eingang im Westen und dem Platz des Meisters vom Stuhl im Osten, weil der Osten ein Ort des Lichtes ist. Nach dem ersten Buch der Könige und dem zweiten Buch der Chronik bestand der Tempel Salomons aus drei Teilen: dem Vorhof mit den beiden geheimnisvollen Säulen J und B, der jedem zugänglich war, dem Mittelteil oder der mittleren Kammer, deren Zugang allein den Priestern vorbehalten war, und dem Allerheiligsten, das nur der Hohepriester einmal im Jahr betrat und wo er den heiligen Namen aussprach. So gibt es auch in den Häusern der Freimaurer meistens einen Vorhof, dahinter folgt dann die eigentliche Loge oder der Tempel. Die mittlere Kammer wird nur symbolisch angedeutet. Hiermit wird eindringlich dargestellt, dass die Freimaurerei wohl zum Allerheiligsten hin, aber nicht in das Allerheiligste hineinführen kann. Die Loge ist meist rechteckig oder als längliches Viereck angeordnet. Vor dem Meister vom Stuhl stand anfänglich ein kleiner Tisch, der dann aber allmählich zur Mitte vorrückte und nun eine Besonderheit darstellt, oft Altar genannt. Häufig ist das ein kubischer Stein von 80 mal 100 Zentimetern. Während der Tempelarbeit müssen hier die drei großen Lichter, Bibel, Winkelmaß und Zirkel, aufliegen. Das wichtigste und erste Licht ist die Bibel. Wer sie vom Altar entfernt, kann von den regulären Großlogen nicht mehr anerkannt werden. Auf dem Boden, in der Mitte des Tempels, liegt der Arbeitsteppich. Das erinnert an das Reißbrett der Meister im Mittelalter. Es soll eine Vorstellung vom Bauplan des ABAW, vom Arbeitsplan der Freimaurer, geben. Früher, als sich die Freimaurer noch in Herbergen und Wirtshäusern versammelten, wurde für jede Zusammenkunft die Arbeitstafel mit Kreide oder Holzkohle auf den Boden gezeichnet. Heute handelt es sich meist um ein Tuch oder einen Teppich. Auf diesem Arbeitsteppich sind die wichtigsten symbolischen Zeichen der Freimaurerei abgebildet. Um den Teppich stehen die drei kleinen Lichter, Säulen mit Kerzen, die Weisheit, Stärke und Schönheit versinnbildlichen. An den Längsseiten sind Sitze für die Mehrzahl der Logenbrüder. Die Lehrlinge sitzen gewöhnlich im Norden, die Gesellen im Süden. Die Beamten der Logen haben jedoch ihre festen Plätze. Der Meister vom Stuhl sitzt vorn im Osten, an den Säulen sitzen der erste und der zweite Aufseher. Diese drei Säulen, auf denen die Loge ruht, leiten die gemeinsame Arbeit nach den Grundsätzen von Winkelmaß, Wasserwaage und Senkblei, ihren jeweiligen symbolischen Abzeichen. Zu den wichtigsten Logenbeamten zählen auch noch der zugeordnete Meister, der Redner, der Sekretär und der Schatzmeister. Die übrigen Beamten sind Zeremonienmeister, der Wachhabende, der Schaffner, der Musikalische, der Prüfende und der Vorbereitende Bruder, die alle während der Logenarbeit ihre Plätze einnehmen. Der Fußboden der Loge besteht aus alternierenden schwarzen und weißen Steinen, die eine Art von Mosaik bilden. Sie symbolisieren das wechselvolle Leben des Menschen, das Gutes und Böses birgt. Die Decke gleicht meist einem gestirnten Himmel. Ferner gibt es neben dem kubischen Stein auch noch einen rauen Stein. An der Wand sieht man oft einen fünfzackigen Stern mit dem Buchstaben G, ein Symbol für Gott. Die ältesten Logen kannten nur zwei Grade. Erst um 1730 wurde innerhalb der Freimaurerei eine Dreiteilung der Lehrinhalte eingeführt. Hierbei wurde der bis dahin bestehende erste Grad geteilt und bestimmte Ritualbestandteile herausgelöst. Sofort entbrannte unter den Freimaurern ein Streit darüber, ob das rechtens sei oder nicht. Dieser Streit in den Logen zog sich durch das ganze 18. Jahrhundert und wurde erst durch den sogenannten Act of Union, der Vereinigten Großlogen von England, dadurch geschlichtet, dass sie im Jahr 1813 für alle existierenden Freimaurerlogen die Einteilung in drei Grade als verbindlich verfügte. Die Erhebung in den zweiten oder Gesellengrad setzt voraus, dass man seine Arbeit am rauen Stein vollendet hat. Das ist aber niemals wirklich der Fall. Trotzdem gehört der kubische Stein in die Ebene des Gesellen. Er lehrt ihn, alles im Leben mit Sorgfalt zu verrichten und dies mit einer gelassenen Heiterkeit zu tun. Nun ist der Geselle endlich Teil der Gemeinschaft am Bau des Tempels. Der kubische Stein kann symbolisch in die Mauer des Tempels eingefügt werden und schließt sich dem des Nachbarn tragfähig an. Der soziale Aspekt der Bruderschaft steht beim Gesellengrad stark im Vordergrund. Ämter in der Loge darf der Geselle zwar noch nicht innehaben, dennoch wird seine geleistete Arbeit am rauen Stein in dem Sinne belohnt, dass ihm nun Fürsorgearbeiten innerhalb der Loge übertragen werden. Wie beim Lehrlingsgrad gilt es wiederum, drei Fragen zu beantworten. Haben Sie schon Freunde in der Loge gewonnen und worauf kam es Ihnen dabei hauptsächlich an? Welches Symbol spricht Sie am meisten an? Was erwarten Sie von Ihrer Beförderung zum Gesellen? Erneut zieht sich der Lehrling in die Kammer der verlorenen Schritte zurück, wobei er sich bei Betreten des Tempels mit Zeichen, Wort und Griff sowie dem Passwort ausweist. Jetzt tritt er drei Reisen an und wird dabei mit drei unterschiedlichen Versuchungen konfrontiert. Das Gold steht für materielle Werte, der Lorbeer für Ruhm und Glanz und das Schwert für Macht. Zeigt es sich, dass der Lehrling eine, zwei oder alle drei überbewertet, so ist er noch nicht reif für den zweiten Grad. Nach freimaurerischer Auffassung verliert der Mensch durch eine Überbewertung der drei Symbole seine innere Freiheit. Ein erneut geleisteter Eid und ein dreimaliger Gesellenschlag durch den Meister vom Stuhl befördern den Lehrling, sofern er die Prüfung bestanden hat, zum Gesellen. Das Zeichen seines Grades ist das Brustzeichen. Sein neuer Schurz ist entweder mit zwei Rosen geschmückt oder seine Klappe blau umrandet. Das Pentagramm, auch flammender Stern genannt, ist das zentrale Motiv des Gesellengrades. Die perfekte Geometrie ist die Wissenschaft, die es zu erforschen gilt. Dafür ist ein großes G im Pentagramm eingeschrieben. Doch es lässt sich ebenso auch als Genesis, Genius oder Gravitatio lesen. Englische Freimaurer deuten es als Gott oder G.O.D., der hebräische Begriff für Klugheit, Stärke und Schönheit. Leitgedanken der Freimaurerei. Was die Rose betrifft, so ist sie Sinnbild für das Licht der höheren Erkenntnis. Wie sehr diese dornige Blume die Gedankenwelt der Freimaurer berührt, zeigt die Sitte, einem verstorbenen Freimaurer drei Rosen in den Sarg zu legen. Die Rose steht stellvertretend für ein neues, höheres Leben und gilt zugleich als Wiedergeburtssymbol. Der dritte Grad ist der letzte, den ein Freimaurer erreichen kann. Meistens verbleibt man ein Jahr lang im Grad des Gesellen, bevor man in den Meistergrad, vorausgesetzt man besteht alle Prüfungen, erhoben wird. Ein drittes Mal sucht der Geselle, der den Meistergrad anstrebt, die Kammer der verlorenen Schritte auf und findet dort die Bibel, eine Sanduhr, eine Sichel und ein Totenschädel vor, Zeichen der Endlichkeit allen Lebens. Etwas später wird er dann die bereits geschilderte Ermordung von Hiram Abif rituell durchleiden müssen, denn sie ist Kern und Angelpunkt der freimaurischen Idee. Mit seinem Erreichen ist die Selbstvervollkommnung des Maurers vollzogen. Der Meister erkennt die Gegensätze des Lebens als Einheit und die Erhebung des Guten im Menschen durch die Kraft der fünf Meistertugenden: Weisheit des Herzens, Wahrheit in Worten, Vorsicht im Handeln, Unerschrockenheit bei unvermeidlichen Übeln und unermüdlicher Eifer im Bewirken des Guten. Am Reißbrett arbeitet der Meister mit Zirkel und Winkelmaß an der Vollendung des Tempels. Ein Symbol des schöpferischen Handelns nach Maß und Kunst. Es steht über dem kubischen Stein und besagt, dass der Meister sein Handwerk mit Liebe und Leichtigkeit beherrscht. Eines der Meisterinsignien, der zweiköpfige Meisterhammer, erinnert an die altkretische Doppelaxt und an den griechischen Buchstaben Tau, der zugleich ein altes Symbol der Templer ist. Den Meisterschurz zieren entweder drei Rosen oder aber die Klappe daran ist vollkommen blau. Das Gelöbnis zum Meistergrad verbindet den neuen Meister unauflöslich mit der Bruderschaft, indem er Verschwiegenheit bis in den Tod schwört und an sein vergängliches Leben fortan den Maßstab des Ewigen anlegt. Schutzpatron der Logen ist Johannes der Täufer, der auch schon die mittelalterlichen Steinmetze beschirmte. Sein Fest wird am 24. Juni gefeiert. Die Freimaurerlogen bezeichnen sich deshalb auch selbst als Johanneslogen. Die Logen sind rechtlich gesehen eingetragene Vereine mit einer entsprechenden Satzung. Der Vorsitzende ist, wie schon gehört, der Meister vom Stuhl. Aus dem Kreise dieser Logenmeister wird der Distrikt- oder Provinzialmeister gewählt. Diesem übergeordnet ist schließlich der Großmeister, eine Bezeichnung, wie man sie von den mittelalterlichen Ritterorden wie den Templern her kennt. Allein der Großmeister kann die Erlaubnis zur Gründung einer neuen Loge erteilen. Jede Loge besitzt einen interessanten und gut klingenden Namen, wie etwa zur Deutschen Burg oder zum Goldenen Schwert. Insgesamt soll es heute auf der Welt mehr als 6 Millionen Brüder oder Maurer geben, die sich in 40.000 Logen organisiert haben und untereinander regen Austausch pflegen. Erkennen durch Erleben ist einer der Grundsätze der Freimaurer. Dazu gehört auch Toleranz und Aufgeschlossenheit. Trennendes soll überwunden und Verständigung unter den Menschen gefördert werden. Die Maurer arbeiten an der ständigen materiellen und spirituellen Verbesserung ihrer eigenen Persönlichkeit und der ihrer Zeitgenossen. Dabei sehen sie sich als Glieder einer großen Kette, als Brüder, die sich gegenseitig Beistand und Hilfe schulden. Diese Überzeugung imponierte vielen großen Geistern jener Zeit. Solches Gedankengut verrät den Geist der Aufklärung, wie ihn in Deutschland zu jener Zeit Gotthold Ephraim Lessing vertrat. Und so ist es auch keine Überraschung, dass der größte Teil der Unterzeichner der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, wie die ersten Präsidenten George Washington und Thomas Jefferson, Freimaurer waren. Im Mittelalter gab es keine weiblichen Steinmetze. Die Freimaurerei selbst entwickelte sich als Männerbund aus den alten Steinmetzbruderschaften. Nach dem dritten Hauptstück der bereits erwähnten alten Pflichten von 1723, dem Grundgesetz der Freimaurerei, sind Frauen von der Mitgliedschaft ausgeschlossen. Diejenigen, welche zur Mitgliedschaft einer Loge zugelassen werden, müssen gute, wahrhafte, freigeborene Männer von reifem und verständigem Alter, keine Leibeigenen, keine Frauenzimmer, keine unsittlichen oder anstößigen Menschen, sondern von gutem Rufe sein. Und in einem Artikel von 1785 heißt es unmissverständlich: Die Herzen der Freimaurer stehen den Frauen offen, aber die Logen sind ihnen verschlossen. Bei so viel Ablehnung regte sich schon bald Widerstand unter den Frauen. Und so entstanden im 18. Jahrhundert zunächst die sogenannten Adoptionslogen, in denen Männer und Frauen gemeinsam freimaurische Bräuche pflegten. Ihren Namen verdanken sie dem Umstand, dass jede Loge einer männlichen Loge unterstellt bzw. von ihr adoptiert worden war. Diese gemischten Logen gab es vor allem in Frankreich. Königin Marie Antoinette etwa gehörte einer solchen Loge an. Das Ritual dieser Adoptionslogen verlegte die freimaurische Arbeit in den Garten Eden. Dabei spielten die Erdteile und ganz allgemein die biblische Geschichte eine Rolle. In Frankreich entstanden auf dieser Grundlage der Orden der Ritter und Nymphe von der Rose, die Gesellschaft der Genossen der Penelope, der Orden der Glückseligkeit, der Holzhauerorden und der Ankerorden. In all diese mehr oder minder geheimnisvoll klingenden Gesellschaften konnten Männer und Frauen eintreten. Die Versammlungsorte hießen Haine, Lustwäldchen, Liebestempel und die weiblichen Mitglieder wurden als Cousinen oder Freundinnen tituliert. Nach Deutschland verirrte sich diese Abart vor allem in Gestalt des Mopsordens. Im Allgemeinen bewegte sich das Wirken der Freimaurerinnen zwischen dem Abhalten symbolischer Zeremonien, Wohltätigkeit und dem Feiern rauschender Feste. Die Frauen trugen dabei zierliche Schürzen, ihre Treffen waren heiter und ausgelassen und endeten, wie uns zeitgenössische Chronisten wissen lassen, meist in einem pompösen Kostümball mit erotischen Anzüglichkeiten. Die Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Maria de Rémé trat im 19. Jahrhundert in zahllosen Vorträgen und Artikeln für die völlige Gleichstellung der Frau mit dem Mann auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens ein und gründete zu diesem Zweck eine Reihe verschiedener Organisationen. Auf Einladung der Loge Grand Orient de France referierte sie über die Gleichberechtigung der Frau. Allerdings mit dem Ergebnis, dass der Grand Orient de France auch weiterhin die Aufnahme von Frauen in seine Logen ablehnte. Die Loge Les Libres Penseurs von Le Pec bei Paris beschloss jedoch, künftig auch Frauen die Pforten des Tempels zu öffnen, und nahm am 14. Januar 1882 Maria de Rémé auf. Daraufhin entzog die Grand Loge Symbolique dieser Loge die Zulassung. Georges Martin, ein Senator in Paris, war jedoch davon überzeugt, dass Frauen eine bedeutendere Rolle in der Gesellschaft spielen sollen und kämpfte deshalb ebenfalls für die Zulassung zur Freimaurerei. Am 14. März 1893 gründeten Georges Martin und Maria de Rémé die erste Loge der Welt, die sowohl Männer als auch Frauen als Mitglieder akzeptierte, ohne dass es sich um eine Adoptionsloge handelte. Damit war die gemischte Freimaurerei des Internationalen Ordens der Co-Freimaurerei Le Droit Humain für Männer und Frauen entstanden und verbreitete sich in den folgenden Jahren schnell in der ganzen Welt. In Deutschland finden sich gemischte Logen unter anderem in Neustadt an der Weinstraße, Ordnung des Herzens, oder in Freiburg, wo es die Loge zu den drei Säulen gibt. Trotzdem glauben die meisten Freimaurer nach wie vor, dass es Aufgabe der Frauen ist, sich selbst die geeigneten Wege und Rituale für den Zugang zu den überlieferten Erkenntnissen der Initiation zu suchen. Das bedeutet, sie dürfen sich nicht auf die traditionellen freimaurischen Ideale stützen, deren Wurzeln bis zu den alten Steinmetzzünften zurückreichen. Die Stellung der Frau nutzten viele Außenstehende als Angriffspunkt gegen die Freimaurerei. Doch der Schein trügt. Auch in den rein männlichen Logen sind die Schwestern, also die Ehefrauen bzw. Lebensgefährtinnen der Brüder, zur Logengemeinschaft zugelassen. Allerdings bleiben sie von den rituellen Arbeiten und den internen Beratungen ausgeschlossen. Deshalb engagieren sie sich vor allem bei den karitativen Aufgaben der Loge. Und so war es auch nur konsequent, dass von Frauen, ausschließlich für Frauen, im Jahre 1982 eine eigene freimaurerische Organisation mit einer ganzen Reihe von Logen in Deutschland aufgebaut wurde. Die Großloge zur Humanität ist ein Zusammenschluss von Freimaurerlogen mit Sitz in Berlin. Ihr gehören nur weibliche Freimaurerlogen an, wie es sie mittlerweile in vielen Städten Deutschlands gibt. Arbeitsweise und Ziele entsprechen dabei denen der herkömmlichen Freimaurerei. Der Ring europäischer Freimaurer und Freimaurerinnen, Organisation zur Reform des Maurertums, wurde 1996 ins Leben gerufen. Ihm können alle Freimaurer, also auch die Mitglieder rein weiblicher oder gemischter Logen beitreten. Die Vereinigung soll die Verständigung zwischen den verschiedenen freimaurischen Systemen herbeiführen und Reformen begünstigen. Bei so viel Zulauf zu den rasch entstehenden Logen im 18. Jahrhundert konnte der Widerstand der katholischen Kirche nicht ausbleiben. Die sah in der Freimaurerei eine gefährliche Konkurrenz. Zu Beginn des Jahres 1737, kurz vor seinem Tode, erließ der letzte Großherzog der Toskana aus dem Hause Medici, Gian Gastone, eine Verfügung gegen die Freimaurer und rief den päpstlichen Inquisitor in die Toskana, der mehrere Logenbrüder in Livorno verhaften ließ. Der Vorsitzende Meister und einige Logenbeamte konnten aber noch mit den Urkunden und Gerätschaften der Loge ins Ausland fliehen. In Mannheim ordnete der Kurfürst Karl Philipp von der Pfalz Ende 1737 öffentlich an, dass keiner von denen in dero Zivil- und Militärdiensten stehenden Personen ohne Unterschied der Geburt und des Ranges in die sogenannte Brüderschaft der Francs-Maillans eintreten, mithin derjenige, welcher diesem ernsthaften kurfürstlichen Verbote entgegenhandeln wird, seiner obhabenden Dienste ohne einiges Einsehen unfehlbar entsetzt werden sollte. Einige Monate später, am 7. März 1738, erließ der protestantische König von Schweden, Friedrich I., ein Edikt, mit dem er alle Freimaurerzusammenkünfte bei Todesstrafe verbot. Auch die österreichische Kaiserin Maria Theresia war eine entschiedene Gegnerin der Freimaurerei. 1743 ließ sie in Wien eine Loge von Soldaten ausheben und alle Teilnehmer verhaften. Es entstand eine beachtliche Liste von Verboten, die sich gegen die Freimaurerei richteten, ausgefertigt von staatlichen Instanzen, die oft nicht katholisch waren und ihre Entscheidungen in jedem Fall unabhängig von einer päpstlichen Verurteilung trafen. Sie erklärt die Atmosphäre des Misstrauens, die in weiten Kreisen Europas gegen diese geheime Gesellschaft herrschte. Am 28. April 1738 erließ Papst Clemens XII. Seine berühmt gewordene Bulle In eminenti apostolatus specula. Zu Beginn dieser Bulle erklärt der Papst, sein Amt erlege ihm auf, Irrtümern und Lastern den Zugang zu verwehren, damit die Reinheit der Religion erhalten werde. Dann erinnert Clemens XII. Daran, dass die Freimaurergemeinschaften Menschen aller Religionen und Sekten vereinigen, die sich mit dem angemaßten Schein einer gewissen Art natürlicher Rechtschaffenheit begnügen, dass sie sich durch ein enges und geheimnisvolles Bündnis nach eigenen Gesetzen und Gebräuchen im Geheimen wirkend miteinander verbinden, indem sie sowohl durch einen auf die Heilige Schrift abgelegten Eid als auch durch Androhung schwerer Strafen zu einem unverbrüchlichen Stillschweigen gehalten sind. Das habe Argwohn bei vielen Gläubigen erregt und viele bürgerliche Obrigkeiten veranlasst, diese Gemeinschaften zu verbieten. Das war das erste von einer Reihe päpstlicher Dekrete gegen die Freimaurerei und ordnete die Exkommunikation aller Katholiken an, die dieser Zunft angehörten. Entlarvend war für den Vatikan, dass er ausgerechnet im Geheimhaltungseid der Freimaurer eine Bedrohung des Beichtgeheimnisses und der kirchlichen Autorität sah. Unterstellt wurde den Freimaurern auch die Urheberschaft an der Französischen Revolution, weshalb es noch im 19. Jahrhundert zu einer Verfolgungswelle kam. Allerdings hatte eine päpstliche Bulle nicht zugleich Gesetzeskraft. Manche nahmen sie gar nicht zur Kenntnis, andere meinten, mit dem Tode Clemens XII. Im Jahre 1740 sei sie hinfällig geworden. Kardinal Fleury, Premierminister in Frankreich, verbot sogar, die Bulle zu verkünden. Anders war die Situation in Spanien und Portugal. Dort galt das Wort des Papstes noch. Der Inquisition blieb es vorbehalten, mehrere Freimaurer zum Tode zu verurteilen. Aber selbst unter der Folter hat kein Freimaurer seinen Schweigeeid gebrochen. Zur Toleranz der Freimaurer gehörte auch die Aufnahme von Juden in die Logen. Auch wenn es aus Furcht vor der Obrigkeit eher die Ausnahme denn die Regel war. Die 1792 in Hamburg gegründete Loge Einigkeit und Toleranz sowie die seit 1807 bestehende Frankfurter Loge zur aufgehenden Morgenröte bekannte sich zu den jüdischen Mitbürgern. So konnte die These der freimaurischen Verschwörung mit dem Judentum Verbreitung finden. Ende des 19. Jahrhunderts entstand so der Begriff der Judeo-Freimaurerei. Es wurde behauptet, dass die Juden die Freimaurerei gegründet hätten, um das Christentum auszulöschen. Schlichte, um nicht zu sagen primitive Botschaften, fanden schon immer ihren Nährboden. Diese Verschwörungsthesen ignorierten vollständig eine der wichtigsten Regeln der alten Pflichten. Unter Punkt 2 von der obersten und nachgeordneten staatlichen Behörden lesen wir: Der Maurer ist ein friedliebender Bürger des Staates, wo er auch wohne und arbeite. Er darf sich nie in einen Aufstand oder eine Verschwörung gegen den Frieden oder das Wohl seiner Nation verwickeln lassen und sich auch nicht pflichtwidrig gegenüber nachgeordneten Behörden verhalten. Wie Gotthold Ephraim Lessing und Johann Gottfried Herder bekannte sich auch der Dichterfürst Wolfgang von Goethe zur Freimaurerei. Es lag auf der Hand, dass die freimaurerischen Grundsätze wie Geistesfreiheit und Ablehnung jeglichen Dogmatismus ihre anziehende Wirkung auf den Dichter nicht verfehlten. Seit 1764 bestand in Weimar die Loge Amalia, so benannt nach der Stifterin, der Mutter von Goethes Freund und Gönner Herzog Karl August, die der königlichen Kunst von Anfang an wohlwollende Förderung angedeihen ließ. Die Loge hatte sich schon bald nach der Gründung zum gesellschaftlichen und geistigen Mittelpunkt der kleinen Residenz entwickelt. Goethe trat 1780, am Vorabend des Johannesfestes, dem höchsten Fest der Freimaurer, dem Bunde bei. Er kündigte voller Stolz seiner Geliebten, Frau von Stein, die Übersendung eines Paares weißer Handschuhe an, die jeder Logenbruder bei der Aufnahme zusätzlich zu den eigenen erhält, um sie der Frau seines Herzens zu überreichen. Goethes freimaurerische Aktivität blieb jedoch beschränkt, denn zwei Jahre später bereits stellte die Loge ihre Arbeit ein. Es sollte ein Vierteljahrhundert bis zu ihrer Wiedererweckung vergehen, an der Goethe allerdings einen entscheidenden Anteil hatte. In tiefen, aus melancholischer Weisheit gewachsenen Versen hat der Dichter den Ernst der freimaurerischen Aufgabe beschworen. In seinem berühmten Symbolum besingt er dieses ewige Werden des Freimaurers im unbeirrten Vorwärtsschreiten durch das Hell und Dunkel der irdischen Existenz. Des Maurers Wandeln, es gleicht dem Leben, und sein Bestreben, es gleicht dem Handeln der Menschen auf Erden. Die Zukunft decket Schmerzen und Glücke. Schrittweise dem Blicke, doch ungeschrecket, dringen wir vorwärts. Dies ist kein aufgesetztes Bekenntnis der poetischen Form halber, sondern erfahrenes Menschenleben, so echt empfunden wie auch die Tugend maurerischer Verschwiegenheit, der er folgende Zeilen widmet: Heil uns, Wir verbundene Brüder wissen doch, was keiner weiß. Ja, sogar bekannte Lieder hüllen sich in unserem Kreis. Niemand soll und wird es schauen, was einander wir vertraut, denn auf Schweigen und Vertrauen ist der Tempel aufgebaut. Ein anderer Zeitgenosse und Weggefährte Goethes, der sich in seiner Einstellung zur Freimaurerei vom Saulus zum Paulus wandelte, war Christoph Martin Wieland. Als Dichter der Aufklärung von funkelndem, zuweilen frivolen Witz, stand er der königlichen Kunst jahrzehntelang skeptisch, wenn nicht gar ablehnend gegenüber. Bis er auf Goethes Einfluss 1809 um Aufnahme in die Amalia ersuchte. Es blieben ihm nur noch 4 Jahre bis zu seinem Tode. Von seinen vielgelobten 3 Freimaurerreden ragt als edelstes Vermächtnis die Hommage an die Stifterin und Förderin der Loge heraus, Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar. In dieser brillanten Rede über die bereits verstorbene Fürstin wird von ihm die ewige Frage beleuchtet, wie Leben und Tod gegeneinander abzuwägen sind in unserer diesseitig ausgerichteten und dabei doch so flüchtigen menschlichen Existenz. Das Bekenntnis der großen Dichter und Denker zu den Freimaurern mag die beste Werbung für die Logenbrüder bedeuten. Indes, in der Geschichte der Freimaurerei blieben auch Skandale nicht aus. Der größte ereignete sich kurz nach der Jahrhundertwende, als die Großloge Grand Orient durch seine Mitglieder in Armee und Verwaltung über Offiziere und Beamte Tausende von geheimen Beurteilungen anlegen ließ, um sich über deren republikanische Gesinnung sowie religiöse Einstellung zu informieren. Diese Praktiken flogen auf und lösten einen Sturm der Entrüstung aus, über den der damalige französische Kriegsminister Louis André stürzte. Die Auswirkungen der Französischen Revolution, von den einen als Geißel des Antichristen verflucht, von den anderen als Akt der Befreiung begrüßt, hatte sich letztlich auch für die Freimaurer als reinigendes Gewitter erwiesen. Denn inzwischen existierten in Deutschland 3 Großlogen. Diese 3 Großlogen erfreuten sich königlicher Protektion durch Friedrich Wilhelm III., des Gatten der im Volk verehrten preußischen Königin Luise. Der nüchterne Pedant auf dem Preußenthron hatte gleich nach dem Tode seines Vaters im November 1797 die schwüle Hofatmosphäre von wundergläubigen Spiritismus und bigott angehauchter Mätressenwirtschaft befreit. 1798 ließ er durch ein Edikt alle geheimen Gesellschaften und Verbindungen verbieten. Die 3 Großlogen waren allerdings ausdrücklich von diesem Edikt ausgeschlossen. Schließlich war sein berühmter Vorfahr, Friedrich der Große, selbst ein bekennender Freimaurer gewesen. Ein Widerspruch in sich. Wie konnte unter dem strengen absolutistischen Szepter des preußischen Herrschers das nach Mündigkeit strebende Individuum erwachen? Doch die Funken der freimaurerischen Ideen sprangen über, wie die Geschichte zeigen sollte. Den freimaurerischen Gedanken an Freiheit und Toleranz hatte niemand geringerer als Karl, Reichsfreiherr vom und zum Stein, verinnerlicht. Noch während seiner Studienzeit in Wetzlar wurde er in die Loge Josef zu den 3 Helmen aufgenommen. Den Ideen der Französischen Revolution brachte er so weit Sympathien entgegen, sofern sie der von ihm angestrebten Reform des friderizianischen Staatswesens dienlich waren. Inzwischen preußischer Minister rettete er den Staatsschatz vor Napoleon 1806 nach Ostpreußen und legte nach seiner ungnädigen Entlassung 1807 seine Reformgedanken in einer Denkschrift nieder. Im starren Absolutismus, der jede Eigeninitiative lähmt, sah er die Ursache für die Niederlage gegen Napoleon. Nach dem Tilsiter Frieden, der Preußen den Verlust seines halben Staatsgebietes gekostet hatte, übernahm er, von Friedrich Wilhelm III. Zurückgerufen, im Juli 1807 in Königsberg das Amt des leitenden Ministers mit fast unbeschränkten Vollmachten. Schon im Oktober desselben Jahres hob er für ganz Preußen die Erbuntertänigkeit auf und beseitigte alle Beschränkungen im Grundstückserwerb und in der Berufswahl, womit ein einheitliches Staatsbürgertum geschaffen wurde. Dann folgte eine neue Städteordnung durch die Selbstverwaltung der Stadtgemeinden. Sein weiteres Reformwerk wurde 1808 durch seine von Napoleon geforderte Entlassung aufgehalten, da vom Stein die Heeresreform und damit die heimliche Aufrüstung der preußischen Armee unterstützte und mit Österreich geheime Militärverhandlungen anknüpfte. Die Feldherren Scharnhorst und Gneisenau waren ebenso Freimaurer wie auch Gerhard Leberecht von Blücher, der berühmte Marschall Vorwärts, der 1813 nach seinem Sieg an der Katzbach in einer Bautzener Loge bewegende Worte für die Doppelnatur des Menschen inmitten der grausamen Pflichten des Kriegshandwerks fand. Gerne sehnt sich der bessere Mensch aus diesem wilden Gedränge heraus. Und segnend preise ich die Stunde, wo ein reineres, helleres Licht uns entgegenstrahlt. Heilig ist mir daher die Maurerei, der ich bis zum Tode treulich anhängen werde, und jeder Bruder wird meinem Herzen stets treu und wert sein. Es waren ja gerade die Offiziere wie Graf Tauentzien, General von Kleist, Hermann von Bojen, der in Preußen die allgemeine Wehrpflicht einführte, die sich als Freimaurerbrüder dieses ewigen Zwiespalts zwischen Realität und Ideal schmerzlich bewusst wurden. Nachdem vom Stein vor der napoleonischen Verfolgung nach Wien geflohen war, wo er bei dem unversöhnlichen Franz I. und dessen Staatskanzler Metternich als gefährlicher Aufklärer und Neuerer und mit Maurergeist begabter Mann denunziert wurde, setzte der Freimaurerbruder Hardenberg die Reformen in Preußen durch. 1812 erhielten die Juden, wie es in Frankreich längst geschehen war, endlich das volle Bürgerrecht. Auf dem Wiener Kongress verschaffte Hardenberg dem preußischen Staat einen gewaltigen Gebietszuwachs und stellte seine Großmachtstellung wieder her. Doch trotz dieser Verdienste wurden die Freimaurerbrüder bald wieder Verdächtigungen und Verleumdungen ausgesetzt. Ein Renegat tat sich dabei besonders hervor, Christian Graf von Haugwitz. Einst in die Loge Minerva in Leipzig aufgenommen, gründete er später eine pietistisch orientierte Bruderschaft, die Kreuzfrommen, auch Gemeinschaft der Johannesvertrauten genannt, ein Produkt der verstiegenen Geisterseher-Atmosphäre am preußischen Hof, der allerdings kein langes Leben beschieden war. Als 1822 auf dem Kongress zu Verona unter Metternichs Ägide die Wiederherstellung der absolutistischen Monarchie in Spanien beschlossen wurde, wäre es fast noch zu einem allgemeinen Freimaurerverbot im gesamten Herrschaftsbereich der Heiligen Allianz gekommen. Denn Graf Haugwitz bestürmte die Staatsmänner mit einer Denkschrift, in der das alte Märchen von der freimaurerischen Weltverschwörung aufgewärmt wurde. Alle Gräuel der Französischen Revolution, einschließlich des Königsmords, seien allein vom Freimaurerorden beschlossen und durchgeführt worden. Und es gab genug Menschen, die das glaubten. Während der österreichische Kaiser und der russische Zar das Verbot in ihren Ländern durchsetzten, verdankte Preußen es dem Einspruch Friedrich Wilhelm III., dass seine besten Untertanen, wie der König die Logenmitglieder bezeichnete, unbehelligt blieben. Die Frage stellt sich natürlich, was jene höheren Stände, aus denen sich der überwiegende Teil der deutschen Logenmitglieder zusammensetzte, an der Freimaurerei überhaupt so faszinierend fanden. Schließlich hatten sie nichts gemein mit den Sorgen, Qualen und auch Hoffnungen der niederen Gesellschaftsschichten. Existenzprobleme, wie etwa für das Gros der Bevölkerung in Frankreich, gab es für sie schon gar nicht. Und wenn sie auch nicht wie ihre französischen Standesgenossen in extrem ausbeuterischer Weise auf Kosten der unteren Klassen lebten, so hätte man eigentlich am wenigsten erwartet, dass ausgerechnet sie die Lichter der Aufklärung in deutschen Landen entzünden und bewahren würden. Sicher handelte es sich zum Teil um eine Modeerscheinung. Zu allen Zeiten haben geistige Bewegungen einen Tross von schwärmerischen, oft genug auch eigennützigen Mitläufern hervorgebracht. Und genauso wenig wie jeder Kreuzritter ein Paradechrist gewesen ist, war nicht jedes Logenmitglied ein lupenreiner Philanthrop. Friedrich der Große musste sich in dieser Beziehung viel Kritik gefallen lassen. Seine Toleranz hatte durchaus Grenzen. Da war einerseits der philosophierende Atheist, der sich bei der Anerkennung des großen Baumeisters aller Welten schwer getan haben dürfte, der aber immerhin die Worte sprach: In meinem Staate kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Auch sein Brief an den Bischof Zinzendorf, ein Jahr nach seinem Regierungsantritt, zeigt freimaurerischen Geist, wenn er die Menschlichkeit als erste Tugend eines ehrliebenden Menschen bezeichnet. Die Stimme der Natur, aus der alle Menschlichkeit stammt, will, dass wir uns gegenseitig lieben und für unser Wohl sorgen. Das ist meine Religion. Andererseits ließ der gleiche Mann, der die Folter abschaffte, die Zensur einschränkte und Gewissensfreiheit gewährte, seine Soldaten prügeln und mit fragwürdigen Methoden anwerben, ja sogar Spießruten laufen. Er führte gegen Österreich zwei Raubkriege, die er mit mehr als fadenscheinigen Ansprüchen begründete. Im Siebenjährigen Krieg, der ganze Landstriche verwüstete und Hunderttausenden das Leben kostete, profitierte er von den abenteuerlichen Launen der Glücksgöttin. Er fragte seine Soldaten barsch, ob sie denn ewig leben wollten, und sah sich zum Schluss auch noch in seinem unrechtmäßig erworbenen Besitzstand bestätigt. Derselbe Friedrich schloss aber auch einen Freundschafts- und Handelsvertrag mit dem Freimaurer Benjamin Franklin, der überraschend und weit seiner Zeit voraus die Facette eines Herrschers zeigt, der sich der Humanität verpflichtet fühlte. Rocco verzog keine Miene, als die Aufzeichnung ablief, die das Gespräch zwischen Bernd Eilers und Dr. Jo Gertrup wiedergab. Ligo Sabbati grinste hämisch. Wie geistesabwesend saß Rocco in seinem Sessel. Nichts schien Eindruck auf ihn zu machen. Jetzt warf er Amor Wilkins einen prüfenden Blick zu. Wilkins nahm es als Aufforderung, sich zu äußern. »Durchgreifen, wenn auch mehr Techniker die Arbeit verweigern.« »Sie zu Saboteuren erklären, Rocco«, rief Sabbati. »Den Kolonisten klarmachen, dass durch Arbeitsniederlegungen unsere Versorgung bedroht wird. Hunger ist immer ein gutes Argument.« Rocco erhob sich. »Sabbati, sorgen Sie dafür, dass jederzeit ein Scoutboot startklar ist. Ich gebe morgen die Liste heraus.« »Kurs?« »Welche Frage!« »Wäre das kein Fehler, Rocco?« warf Wilkins ein. »Hope besitzt genügend Inselkontinente. Warum schaffen wir die nächste Gruppe nicht sonst wohin? Wir sollten Darks Mannschaft nicht noch freiwillig verstärken.« An der Tür seines Bungalows stehend, blickte er Amor Wilkins beinahe ausdruckslos an. »Wenn Sie nur einen Blick auf den Kontinent der Deportierten geworfen hätten, wüssten Sie, dass er die Hölle ist.« Als die Tür hinter Rocco zugefallen war, zischte Ali Megun feindselig. »Warum kritisieren Sie jeden Beschluss des Präsidenten? Warum geben Sie ihm nicht einmal recht?« Der drahtige Mann, der keinem Menschen vertraute, brauste auf. »Weil ich solche Beschlüsse nicht gutheißen kann. Es ist Wahnsinn, Darks Gruppe mit jedem deportierten Schub weiter zu verstärken. Will denn kein Mensch einsehen, dass der Sohn des Commanders eine Gefahr für uns alle darstellt?« Ligo Sabbati lachte schallend auf. »Ha, Ren Dark, eine Gefahr? Große Galaxis, was für ein Blödsinn! 5 unbewaffnete Männer mit nicht einmal einer Nagelfeile in der Tasche kämpfen sich durch einen erbarmungslosen Dschungel. Ich möchte wetten, dass sie alle entweder bereits gefressen wurden oder sich vor Hunger krümmen.« »Das reicht!« Wilkins stiefelte aus dem Zimmer. Ali Megun wartete, bis sich die Tür geschlossen hatte. Dann meinte er fragend, »ob Wilkins wohl zum dritten Schub gehört?« Die Kolonisten nahmen Drohhaltung gegen 24 Personen ein, die unter scharfer Bewachung zum Scoutboot geführt wurden. Rocco hatte die Menschen aus ihrer Ruhe geschreckt. Das Gespenst einer drohenden Hungersnot hatte alle mobil gemacht. Den Worten des Stadtpräsidenten zufolge hatten einige Ingenieure und Wissenschaftler ihre Position missbraucht, um die Verwaltung von Catan vor unüberwindbare Schwierigkeiten zu stellen. Es kam ihm in seiner Ansprache auf ein paar saftige Lügen mehr oder weniger nicht an. Seine Behauptung, die 24 Verhafteten hätten ihn vor die Wahl gestellt, entweder besser als alle anderen mit Lebensmitteln versorgt zu werden oder die Arbeit niederzulegen, war ein Beispiel. Wirkliche Wut hatte jedoch die Lüge ausgelöst, jeder zur Deportation Vorgesehene hätte ein eigenes Haus für sich allein gefordert. Niemand kümmerte es mehr groß, dass hier 2 Dutzend Menschen ohne jedes Gerichtsurteil verschleppt werden sollten. Die wenigsten sahen in Roccos Vorgehen eine Gefahr für die junge Kolonie. Die einzigen, die durch eisiges Schweigen protestierten, setzten sich aus der ehemaligen Crew der Galaxis und den Intellektuellen unter den Auswanderern zusammen. Diese Minderheit fiel zahlenmäßig nicht ins Gewicht. Als das Scoutboot mit westlichem Kurs startete, folgten den Gefangenen Flüche und Verwünschungen. Die Deportierten ahnten nicht, wohin sie gebracht wurden. In ihrer bewachten Kabine blieben die Bildschirme tot. Der Flug währte nur kurz. Als sie zum Aussteigen gezwungen wurden, standen die beiden weißen Kollsonnen am Himmel. Kurz darauf hob das Boot ohne sie ab und ließ sie auf der Lichtung zurück. Die undurchdringliche Mauer aus fremdartigen Bäumen, Sträuchern und Schlingpflanzen flößte Furcht ein. Ratlos sahen sich die Menschen um. Erst hier drang ihnen voll ins Bewusstsein, was mit ihnen geschehen war und was es heißen konnte, ohne jedes Hilfsmittel im Dschungel ausgesetzt zu werden. Dr. Jo Gettrup fragte sich, ob es das wert gewesen war, die Arbeit niederzulegen. Er sah Anja Field am Rand der Gruppe stehen. Sie betrachtete die Umgebung mit trotzigem Gesicht. Eine zweite Frau, Rani Atava, schien noch nicht begriffen zu haben, dass von nun an der Kampf ums nackte Dasein beginnen würde. Plötzlich rief jemand: »Hallo!« Zwei Dutzend Menschen zuckten zusammen, als aus dem Dschungel ein Mann trat. Sonnenlicht fiel auf Randark und die allgemeine Verblüffung war bald überwunden. Mit nüchternen Worten berichteten sie ihre beiderseitigen Erlebnisse, wobei es nicht ohne Verbitterung abging. Danach standen sie misstrauisch vor einem Haufen stacheliger, rotleuchtender Knollen. »Gut schmeckt das Zeug nicht«, räumte Dan Riker ein. »Aber wir haben bis jetzt nichts anderes Essbares gefunden. Wenn der richtige Hunger kommt, esst ihr es auch.« Die Frage nach Feuer wurde laut. »Damit müssen wir warten, bis wir trockenes Brennmaterial gefunden haben«, sagte Miles Kongolon, »und Steine, aus denen sich Funken schlagen lassen.« Diese steinzeitliche Methode war den wenigsten bekannt. Manu Chobe, der ebenfalls zu den Deportierten zählte, machte einen Schritt aus der Menge und sagte: »Nicht nötig.« In seiner Hand blitzte ein Thermfeuerzeug auf, dessen Flamme in der Luft kaum zu sehen war. Erst nach Trennung von Staat und Kirche Ende des 19. Jahrhunderts schienen die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und der Freimaurerei sachlicher zu werden. Zwar brachte der Codex Juris Canonici im Jahre 1917 keine Aufhebung der Sanktionen gegen die Freimaurer, allerdings gab es kirchlicherseits auch keine Strafmaßnahmen mehr. Das lag jedoch vor allem an dem Umstand, dass der kirchliche Einfluss im Staat mehr und mehr schwand. Trotzdem bezeichnete Papst Pius XI. 1929 in einer Ansprache vor polnischen Pilgern die Freimaurer als Kräfte der Hölle. Er mahnte zum Gebet, da gegen diesen Feind menschliche Kraft nicht ausreiche. Zuvor hatte er in seiner Enzyklika Quas Prima die Verweltlichung der menschlichen Gesellschaft und ihre Loslösung von Gott und Christus als die Pest des modernen Zeitalters gegeißelt. Wenn auch in dieser Enzyklika die Freimaurer nicht direkt angesprochen wurden, so konnte über die Hauptadresse kein Zweifel bestehen. Aus katholischer Sicht strebte die Freimaurerei systematisch die Zerstörung der gegenwärtigen christlich orientierten Zivilisation an, um sie durch eine atheistische, naturalistische zu ersetzen, deren Pseudoreligion durch Vernunft und Wissenschaft gebildet wird. Aber inzwischen wurden die Freimaurer auch noch von anderer Seite attackiert, denn schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts herrschte eine starke nationalistische und antisemitische Stimmung in Europa, in deren Folge sehr viel antifreimaurerische Literatur publiziert wurde. Wirtschaftliche Probleme und politische Veränderungen wurden dem Einfluss der Freimaurer in der Gesellschaft angelastet. So betrachteten zum Beispiel viele den Sozialismus als Schöpfung der Freimaurer, was allerdings jeder Grundlage entbehrt. Weder Karl Marx noch Lenin noch Leo Trotzki waren Logenbrüder. Und es kam noch schlimmer. Die Freimaurer wurden auf eine Stufe mit politischen Geheimbünden oder Gruppierungen gestellt, die mit terroristischen Mitteln ihre Ziele verwirklichen wollten. Sogar die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand in Sarajevo im Frühjahr 1914, Auslöser des Ersten Weltkrieges, sollte das Werk serbischer Freimaurer im Dienst der Weltfreimaurerei gewesen sein. Dabei ist die Freimaurerei alles andere als eine politische Bewegung. Weder die Logen noch die Großlogen nehmen in irgendeiner Form an parteipolitischen Auseinandersetzungen teil. Sie formulieren auch keine politischen Programme. Dennoch hat die Freimaurerei eine politische Wirkung, indem sie die Logenbrüder zur Toleranz erzielen will. Aber nicht alle nahmen ihr diese Neutralität ab. Erbitterter Gegner der Freimaurer war Anfang des 20. Jahrhunderts General Erich Ludendorff. Er drohte, die Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Logengeheimnisse vollständig zu vernichten. Seiner Meinung nach wurde das Deutschtum durch die Abrichtung zum künstlichen Juden durch die Freimaurer unterwandert. Auch sein irrationaler Hass bildete die Basis für die spätere Verfolgung der Freimaurer durch die Nationalsozialisten. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg suchten viele Deutsche eine Erklärung für die Niederlage. Das eigene Versagen wurde nicht eingesehen, es wurde vielmehr nach Schuldigen gesucht, denen man die Verantwortung zuschieben konnte. Wieder erhob Ludendorff seine Stimme. Er, der als hoher Militär mitverantwortlich für den Tod von Millionen war, schob die Schuld am nationalen Unglück Juden, Jesuiten, Kommunisten und den Freimaurern zu. Der General stellte 7 abenteuerliche Thesen gegen die Freimaurerei auf. Erstens, das Geheimnis der Freimaurerei ist überall der Jude. Zweitens, es gibt nur eine Weltloge. Drittens, Beziehungen zum Christentum sind in der Freimaurerei nur rein äußerlich vorhanden, und zwar auch nur, soweit sie im Grunde im Alten Testament wurzeln. Viertens, das Ziel der Freimaurerei ist die Verjudung der Völker und die Errichtung der Juden- und Jehova-Herrschaft mit Hilfe aller Völker. Fünftens, die Organisation der Weltloge geschieht nach Ordensprovinzen, an deren Spitze die Vikarii Salomonis stehen. Der Name des über den Vikarien stehenden Oberen bleibt Geheimnis, bis er die Regierung persönlich übernimmt. Sechstens, freie, aufrechte, stolze Männer kann die Freimaurerei nicht schaffen, sondern nur eingeschüchterte Menschen. Und siebtens, die Verbindungen der Freimaurer sind staatsgefährlich, vielleicht sogar landes- und hochverräterisch. Nachdem Ludendorff sein Buch »Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse« veröffentlicht hatte, schrieb seine Frau Mathilde, »Die Freimaurerei ist durch diesen Schlag des Feldherrn vernichtet und das deutsche Volk wieder einmal durch ihn vor dem Untergang gerettet.« An der Hetze gegen die Freimaurer tat sich von Anfang an besonders der Chefredakteur des berüchtigten Völkischen Beobachters Alfred Rosenberg hervor. Er glaubte an die Authentizität der Protokolle von Zion. Diese Protokolle sollten angeblich geheime Sitzungen dokumentieren, die auf dem ersten Zionistenkongress 1897 in Basel stattgefunden hätten. In diesen geheimen Sitzungen sei der Plan einer jüdischen Weltherrschaft gefasst worden. Als Mittel zur Erreichung dieses Zieles sei die Gründung von geheimen Oberen unterstehenden Freimaurerlogen auf der ganzen Welt beschlossen worden. Die Protokolle sind eine Fälschung. Entstanden sind sie zwischen 1903 und 1905 unter maßgeblicher Mitarbeit der zaristischen Geheimpolizei. Sie wurden zum Teil aus einer alten französischen satirischen Schrift gegen Napoleon III. Aus dem Jahr 1865 und einem 1868 erschienenen deutschen Roman zusammengesetzt bzw. abgeschrieben. Rosenberg, von den Alliierten nach dem Krieg in Nürnberg zum Tode verurteilt, war einer der geistigen Führer der Nationalsozialisten im Kampf gegen die Freimaurerei. Die Nazis knüpften in ihren Thesen direkt an frühere Verschwörungstheorien an. Als die Nationalsozialisten 1933 in Deutschland die Macht übernahmen, war die Intoleranz in ihrer wohl schärfsten politischen Form seit Beginn der Aufklärung mit an die Macht gekommen. Die Jünger der königlichen Kunst im Zweiten Deutschen Kaiserreich hatten sich stets der Protektion und Sympathie der höchsten Souveräne erfreut, auch wenn Wilhelm II. Entgegen der hohenzollerischen Tradition nicht Freimaurer geworden war. Von Hitler, der zwar persönlich die Freimaurer für harmlos hielt und ihre deutschen Mitglieder als einen verschrobenen Spießerverein abqualifizierte, waren weder Wohlwollen noch Förderung zu erwarten. Dies war schon aus weltanschaulichen Gründen nicht möglich für eine Partei, die grundsätzlich dem Liberalismus mit all seinen Facetten den Kampf angesagt hatte. Die von Ludendorff geprägten Schlagwörter Jesuit, Jude, Freimaurer wurden nun begierig aufgegriffen und mit glaubwürdig scheinenden pseudowissenschaftlichen Argumenten den Massen eingehämmert. Zuvor hatte Hitler bereits 1924 in seinem Buch »Mein Kampf« dazu eine maßgebliche Stellung bezogen. Zur Stärkung seiner politischen Stellung versucht der Jude, die rassischen und staatsbürgerlichen Schranken einzureißen, die ihn zunächst noch auf Schritt und Tritt beengen. Er kämpft zu diesem Zwecke mit aller ihm eigenen Zähigkeit für die religiöse Toleranz und hat in der ihm vollständig verfallenen Freimaurerei ein vorzügliches Instrument zur Verfechtung, wie aber auch zur Durchschiebung seiner Ziele. Die Kreise der Regierenden sowie die höheren Schichten des politischen und wirtschaftlichen Bürgertums gelangen durch maurerische Fäden in seine Schlingen, ohne dass sie es auch nur zu ahnen brauchen. Diese Worte standen im krassen Gegensatz allein schon zu den Prinzipien der 1930 gegründeten symbolischen Großloge von Deutschland, zu der sich Brüder der verschiedenen Systeme, die den streng nationalistischen Kurs der deutschen Freimaurerei missbilligten, zusammengeschlossen hatten. Ihnen ging es gerade nach den fürchterlichen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges um die Vertiefung der internationalen pazifistischen Zusammenarbeit. Verstärkung hatte die symbolische Großloge durch 600 Mitglieder des 1905 gegründeten Freimaurerbundes zur aufgehenden Sonne erhalten, einer niemals anerkannten Loge, die auf der Grundlage einer monistischen, religionslosen Weltanschauung eine Reform der traditionellen Freimaurerei anstrebte. 1932 waren 26 Bauhütten mit 1200 Brüdern in der symbolischen Großloge vereint. Ihr erster Großmeister war Dr. Leo Müffelmann, dem es beschieden sein sollte, das freimaurerische Licht 1933 ins Exil zu retten, nachdem er unter dem Druck der Verhältnisse die Bauhütten der symbolischen Großloge hatte schließen lassen. Mit besonderem Misstrauen begegneten die Nationalsozialisten dem sogenannten schottischen Ritus, einem internationalen Hochgradsystem in 33 Abstufungen, das man im Gegensatz zur blauen Maurerei als die rote Maurerei bezeichnet. Ihm im Besonderen lasteten sie all die Weltverschwörungspläne unter der Direktive geheimnisvoller Oberer an, die General Ludendorff mit seiner Gattin in freier Dichtung erfunden hatte. Der schottische Ritus in seiner heutigen Form hat seinen Ursprung in Amerika, wo sich 1801 in Charleston der Oberste Rat konstituierte, von dem sich alle obersten Räte in den verschiedensten Ländern herleiten. Grundlage des Systems bilden die großen Konstitutionen eines Ritualgebäudes von 33 Graden, die kurz vor Ausbruch der Französischen Revolution festgelegt wurden und danach in den Vereinigten Staaten auftauchten. Ihr Ursprung wurde fälschlicherweise Friedrich dem Großen zugeschrieben, der für die seinerzeit grassierenden verschiedensten schottischen Riten ein einheitliches System gefordert haben soll. Mit dem vierten Grad beginnend, fungieren die höheren Grade als Fortsetzung der blauen Maurerei. Den esoterischen Aspekt betonend, sich ständig vertiefend, führen sie bis zur vollkommenen Einweihung. In sogenannten Perfektionslogen, Kapiteln, Aeropagen und Konsistorien werden die verschiedenen Grade bearbeitet. Durch den französischen Kavallerieoffizier Graf de Grasse Tilly, dessen Vater als Admiral im Kampf gegen die Engländer George Washington wertvolle Dienste geleistet hatte, gelangte dieses System nach Paris, wo der Graf 1804 den ersten europäischen Obersten Rat einsetzte. Im Laufe des 19. Jahrhunderts hatte sich der alte und angenommene schottische Ritus, wie er offiziell genannt wird, in England und Irland sowie in fast sämtlichen romanischen und lateinamerikanischen Ländern etabliert. Alles, aber auch wirklich alles schien die Freimaurerei in den Augen der Nazis verdächtig zu machen. Ging doch sogar die Idee des Völkerbundes, der kläglich versagte, auf eine Anregung des französischen Freimaurers André Lebet zurück. Es kamen den Nazis aber auch die Zeitumstände entgegen. Seit Mitte der 20er Jahre war der Zustrom von Suchenden in den deutschen Logen zurückgegangen. Die Ludendorff-Propaganda und die zunehmende Wirtschaftskrise blieben nicht ohne Auswirkungen. Die Logen drohten zu vergreisen. Verunsichert geworden an ihren Prinzipien durch ständige Angriffe von außen, Innerlich zerstritten, fiel die Freimaurerei zusammen mit der Weimarer Republik in Agonie. 1933 löste sich der Großteil der humanitären Logen selbst auf. 1935 setzten die Nazis Liquidatoren ein, um das Vermögen der noch übrig gebliebenen nationalen und christlichen Logen zu konfiszieren und die Brüder nach Hause oder in Konzentrationslager zu schicken. Denn es kam im Rahmen der Gleichsetzung von Juden und Freimaurern auch zu Deportationen, Plünderungen und erniedrigenden Zurschaustellung in der Öffentlichkeit. Pappschilder mit der Aufschrift »Ich bin ein Freimaurerschwein« blieben manchem Logenbruder nicht erspart. Die längst gleichgeschaltete Presse liefert ein Zeitdokument der damaligen Hetze und Geistesverwirrung, wenn sie am 21. Juli 1935 die Auflösung der noch bestehenden altpreußischen Logen meldet. Jetzt besteht in ganz Preußen keine Freimaurerorganisation mehr. In Kürze werden sich auch in Sachsen die letzten beiden Logen auflösen, sodass dann in Deutschland die Freimaurerei restlos beseitigt ist. Wenn man annimmt, dass die Freimaurerei in den Bauhütten oder Steinmetzbruderschaften des Mittelalters ihren Ursprung hat, so ist das ein grundlegender Irrtum. Zwar hat sie sich der Formen dieser Gemeinschaft bedient, ihre Anfänge liegen aber wesentlich weiter zurück. Sie ist so alt wie der mosaische Gedanke selbst. Das letzte Ziel dieser jüdisch-liberalistischen Idee ist die Weltherrschaft des Judentums. Die Nazis organisierten mit den beschlagnahmten Gerätschaften der Freimaurer sogar Wanderausstellungen, um mit entsprechenden Kommentaren die Logenbrüder der Spottlust der Öffentlichkeit preiszugeben. Über die Ideale der Toleranz und Menschenliebe wurde dabei natürlich kein Wort verloren. Erschütternd das Abschiedsgebet des Hamburger Großmeisters Richard Bröse, gesprochen in der Gegenwart von Gestapo-Leuten, als die Vereinigten 5 Hamburger Logen aufgelöst werden mussten. Nicht, weil wir unseres Dienstes an den Säulen der Weisheit, Stärke und Schönheit überdrüssig geworden sind, sondern weil unsere Regierung es zum Nutzen unseres Volkes erwartet, legen wir jetzt die Werkzeuge, mit denen wir und unsere Vorgänger, um dich zu ehren, fast 2 Jahrhunderte am geistigen Dombau arbeiteten, in deine Hände zurück. Du hast uns in deiner Weisheit nicht vollkommen, sondern mit Fehlern und Mängeln geschaffen, aber in uns das tiefste Verlangen gelegt, uns aus eigener Kraft zu größerer Vollkommenheit emporzuarbeiten. Trotz allem Eifer und aller Mühen war unser Tun nur Stückwerk. Aber wir bitten dich, sieh nicht auf unser unvollkommenes Werk, sondern auf den guten und reinen Willen, der uns beseelte. Eine tiefe und schmerzliche Trauer hat sich nun niedergesenkt. Gib uns die Kraft, sie mit Standhaftigkeit und Würde zu tragen. In Glaube, Liebe, Hoffnung beschließen wir unser Werk. Mögen diese drei, besonders aber die Liebe, bis zur Wiedervereinigung mit dir unsere Führer sein. Gelobt seist du in Ewigkeit. Amen. Nach der Auflösung begann die Verfolgung. Freimaurer wurden aus Amt und Würden gejagt, die Mindestvergeltung für einen beamteten Freimaurer, der sich nicht durch die Bekleidung eines Logenpostens profiliert hatte, bestand im sofortigen Beförderungsstopp. Zahlreiche hervorragende Persönlichkeiten des Logenlebens wurden, sofern ihnen nicht die Flucht ins Ausland gelungen war, in Konzentrationslager verschleppt oder umgebracht. So fielen zum Beispiel von den 110 Mitgliedern der Münchner Loge zur Kette 10 Mitglieder dem Naziterror zum Opfer. Der Nobelpreisträger und Freimaurer Karl von Ossietzky starb im KZ. Allein der materielle Verlust der deutschen Freimaurerlogen beziffert sich an Haus-, Grund- sowie Bar- und Wertpapiervermögen zuzüglich der Archive, Bibliotheken, Einrichtungen und Stiftungsvermögen auf über 100 Millionen Euro. Das deutsche Logenleben war erloschen. Noch im letzten Kriegsjahr hieß es im Schulungsprogramm der SS: Der Nationalsozialismus setzt einen bedingungslosen völkischen Nationalismus, dem kosmopolitischen Internationalismus der Freimaurerei entgegen. Der Ausrichtung des deutschen Volkes auf die Grundbegriffe des Nationalsozialismus standen die Lehrarten und Erziehungssysteme der Freimaurer mit ihren artfremden Symbolen und ihrem jüdischen Tempeldienst entgegen. Es war daher unerlässlich, dass die freimaurerischen Organisationen in Deutschland zerschlagen und freimaurerische Einflussmöglichkeiten weitgehend ausgeschaltet wurden. Stück für Stück hat die Politik des Führers Europa aus der freimaurerischen Weltkette herausgebrochen. Stellte die Gestapo fest, dass trotz der Auflösung der Logen der Kontakt unter den Brüdern aufrechterhalten wurde, die Logenbrüder erkannten sich an dem kleinen blauen Vergissmeinnigzeichen, so wurde das berüchtigte Heimtückegesetz angewandt, das sofortige Verhaftung zur Folge hatte. Ein kleiner Kreis der Getreuen und Unentwegten ließ sich trotz des Terrors nicht unterkriegen. In ihnen brannte unverändert das Licht, das sie nach dem Zusammenbruch der Nazi-Herrschaft in den neu entstehenden Tempeln Schritt für Schritt wieder entzünden wollten. Von den Kommunisten hatten die Freimaurer ebenfalls keine Toleranz zu erwarten. Die Logenbrüder wurden von den roten Regierungen verfolgt, weil sie dem Totalitätsanspruch des Regimes widersprachen. Aufgrund der Pflicht zur Verschwiegenheit waren die Logen nicht kontrollierbar und stellten somit aus der Sicht der Machthaber eine Bedrohung für das herrschende System dar. Denn kommunistische Regierungen haben sich immer, wie im Übrigen auch die katholische Kirche, gegen Vereinigungen gewandt, die sich ihrer Kontrolle entzogen. Das unrühmliche Ende der deutschen Freimaurerei unter einem Regime, das in seinem Totalitätsanspruch weder Freiräume noch Toleranzzonen für Anders- und Tieferdenkende zuließ, die Labilität innerhalb der Bruderschaft selbst, als sie im Nachkriegselend der wirtschaftlichen Not zu entkommen trachtete, erschwerten einen Neuanfang. Aber als neues Leben aus den Ruinen erblühte, machten sich auch die Freimaurer wieder ans Werk. Bereits im November 1945 trafen sich in Bensheim an der Bergstraße ehemals führende Mitglieder der sogenannten humanitären Großlogen. Es wurde der Entschluss gefasst, Hausgesetze und Rituale nunmehr einheitlich zu gestalten. Um in Zukunft jede Zersplitterung der neu auflebenden Logenarbeit zu vermeiden, wurde die Gründung der Bundesgroßloge zu den alten Pflichten vollzogen, deren Verfassung einen bundesstaatlichen Aufbau vorsah. Jedoch hatte sie noch keine Lebenskraft. Als ihr Großmeister wenige Monate später starb, war ihr Zerfall nicht mehr aufzuhalten. Ein Jahr später trafen sich in Herford überwiegend Angehörige der altpreußischen Lehrsysteme, die sich zu einer Zusammenarbeit mit den humanitären Logen bereit erklärten. Im Juni 1947 begegneten sich dann in Frankfurt am Main 21 Mitglieder früherer humanitärer und christlicher Großlogen, um die Möglichkeiten eines einheitlichen Aufbaus der deutschen Freimaurerei zu untersuchen. Im Oktober 1948 berieten die Großmeister der einzelnen Länder in Bad Kissingen über den Entwurf eines Grundgesetzes der Vereinigten Großloge der Freimaurer von Deutschland. Theodor Vogel von der Großloge von Bayern war schließlich der Mann, der nach vielen Enttäuschungen das große Einigungswerk zustande brachte. Als man ihn am 8. Oktober 1948 zum Großmeister der Vereinigten Großloge der Freimaurer von Deutschland wählte, war der entscheidende Schritt zur Vereinigung getan. Nach dem Zweiten Weltkrieg ergab sich zunächst ein Dialog zwischen Kirche und Freimaurerei. Jedoch sah auch das Zweite Vatikanische Konzil keinen Anlass zu einer Änderung der noch immer gültigen Verurteilung. Dennoch kam es nach vertraulichen Gesprächen zwischen Kirchenführern und Großmeistern Anfang der 60er Jahre zu einer Entspannung. Die Zugehörigkeit zu einer Freimaurerloge wurde katholischen Gläubigen nicht mehr prinzipiell untersagt. Papst Johannes Paul II. Verkündete am 25. Januar 1983, dass Katholiken, die sich zur Freimaurerei bekennen, nicht automatisch exkommuniziert werden. Denn Freimaurerei ist keine Religion, wohl aber ein ethisches System. Wie oft ist die Religion, präziser die Konfession, Ursache grauenvoller Kämpfe gewesen und ist es auch heute noch? Als das Übermaß der religiösen Auseinandersetzungen das christliche Bekenntnis fragwürdig werden ließ, fanden sich in der spekulativen Maurerei Menschen zusammen, um im Rahmen dieser von Blut unbefleckten Gemeinschaft nach der Wahrheit zu suchen. Diese sittliche Verpflichtung eines jeden Menschen wird auch in einer Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils bestätigt. Weil die Menschen Personen sind, das heißt mit Vernunft und freiem Willen begabt und damit auch zu persönlicher Verantwortung erhoben, werden alle, ihrer Würde gemäß, von ihrem eigenen Wesen gedrängt und zugleich durch eine moralische Pflicht gehalten, die Wahrheit zu suchen, vor allem jene Wahrheit, welche die Religion betrifft. Die Freimaurer betrachten die Suche nach der Wahrheit als ihre vornehmste Aufgabe. Sie wollen niemanden bekehren. Sie bekennen sich zu der Aussage, die der Logenbruder Voltaire einmal gegenüber einem Diskussionsgegner wie folgt formuliert hat: Ich stimme zwar mit keiner der von Ihnen vorgebrachten Ansichten überein, aber ich werde Ihr Recht, Ihre Meinung zu sagen, bis zum letzten Atemzug verteidigen. Noch einmal, die Freimaurer betrachten Streitgespräche als unentbehrlichen Ansporn einer Kultur. Denn die Freimaurerei ist eine Kultur, und eine Kultur ist immer auch ein Feuer. Die Antworten bilden gleichsam das Brennmaterial für weitere Fragen. Der Freimaurer untersucht die Mythen, um zu verstehen, wie der Mensch beschaffen ist. Sein Ziel ist es dabei, ein freier Mensch zu werden. Das heißt, ein Mensch, der agiert, statt bloß zu reagieren. Im Laufe seiner Reise vom Lehrling zum Meister entledigt er sich seiner profanen Bekleidung, um sich in Lichtgewänder zu hüllen und eine bestimmte Rolle zu spielen. So erlebt der Suchende eine Wirklichkeit, die nicht selten von denen abgelehnt wird, die auf ihre Gewissheit und auf fertige Weltvorstellungen beharren. Vernunft und Fantasie nähren sich aber gerade dann gegenseitig, wenn man sie gegeneinander stellt. Denn eines der wichtigsten Ziele der Freimaurer lautet: einen Schritt weitergehen. Wo stände die Menschheit, wenn sie diesen Satz im Verlauf ihrer Geschichte nicht beherzigt hätte?